Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Wir sitzen trotzdem am PC vor dem Mikrofon. Hier ist das Nord-Süd-Gefälle, Episode 66. Am 10. Juni 2020 sind wir wie immer Dotti aus dem Süden. Und der Jan aus dem Norden. Jetzt rotzt es aber raus. Unglaublich. Bamsen. Aus dem FF. Gelernt ist gelernt. Ach, ich habe so einen stressigen Tag gehabt. Ich bin so leer, ich bin so fix und fertig und ich gehe echt auf Zahnfleisch. Was war da los? Wir sind zu wenig. Ach so, bei uns haben heute sechs Leute gefehlt und dementsprechend war trotzdem Arbeit da und ich bin halt fix und fertig. Das Telefon hat nicht stillgestanden, ständig kamen neue Aufträge rein, alles musste noch vor dem Feiertag, wir haben morgen Feiertag. Ach ja, die Feiern. Musste fertig gemacht werden und dementsprechend war es wirklich heftig heute. Und jetzt bin ich froh, dass ich mit dir hier die Aufnahme machen kann und du mich ein bisschen aufmunterst. Tja, mal gucken, ob das klappt. Ich hatte heute tatsächlich einen zwar halbwegs entspannten, aber dann doch am Ende anstrengenden Tag, weil ich hatte heute mal wieder viel zu früh Dienst und dann auch noch in Kiel. Das bedeutet Dienstbeginn um 5 und von Husum nach Kiel, naja, also 4:20 muss man dann schon losfahren. Ich habe also dann endlich mal wieder ein bisschen Gelegenheit gehabt, Podcasts zu hören und muss aber gestehen, dass ich von der Folge, die da noch lief, nur die Hälfte mitbekommen habe, weil ich mich echt konzentrieren musste, dass ich nicht einschlafe, weil ich doch ein bisschen müde war. Aber das ging und nach dem Dienst dann entsprechend wieder nach Hause. Also um 12 waren wir dann auch durch mit Einkaufen und so und habe mich dann noch kurz hingelegt für 2 Stunden und dann noch den Rest abgefeiert, was noch an Arbeit auf mich wartete, weil ja heute das Bundeskabinett beschlossen hat über die nationale Wasserstoffstrategie entschieden hat, wo also 7 Milliarden Euro in die Umwandlung von Windstrom oder überhaupt von Strom in Wasserstoff gepumpt werden sollen. Der Gedanke ist da, dass wenn man Wasserstoff benutzt, um beispielsweise Industrieanlagen zu betreiben, Autos oder LKW anzutreiben oder möglicherweise irgendwann sogar Flugzeuge, dass die dann emissionsfrei unterwegs sind. Und da gibt es eben aus Schleswig-Holstein insbesondere die Befürchtung, dass das nicht so ganz funktionieren wird, weil nämlich das ist echt kompliziert. Man braucht eigentlich nur Strom, um Wasserstoff herzustellen. Mhm. Aber wenn man dafür, also es wäre aus Schleswig-Holsteiner Sicht zumindest total schlau, das mit Windstrom zu machen, weil wir ja im Augenblick das Problem haben, dass wenn zu viel Strom in den Netzen ist, Windräder abgeschaltet werden, damit andere herkömmliche Kraftwerke weiterlaufen können, weil man die eben nicht so schnell runterfahren kann. So, deswegen werden Windkrafträder abgeschaltet. Oder beziehungsweise sie produzieren vielleicht noch Strom, der wird aber weggeschmissen. Also in die Erde abgeleitet oder sonst irgendwas. Und dieser Wegwerfstrom, den könnte man natürlich super nutzen, um in Hochzeiten von Stromproduktion Wasserstoff zu produzieren, denn den kann man lagern und kann den später dann irgendwo aus dem Tank rausholen und in einem Kraftwerk, in einem Gaskraftwerk beispielsweise verbrennen und somit Strom erzeugen. Man hätte also gewissermaßen die Windenergie gespeichert. Das ist ein bisschen, der Wirkungsgrad ist natürlich nicht ganz so hoch. Das Problem aber, wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Windrad und ich möchte den Strom, den ich aus meinem Windrad rausziehe, wenn er mir nicht vom Stromanbieter abgenommen wird, möchte ich dazu benutzen, in meinem Garten Wasserstoff herzustellen, dann muss ich diesen Strom, wie jeder andere auch, an der Strombörse kaufen. Und das bedeutet, ich muss dann eine EEG-Umlage und Stromsteuer und noch diversen Kram bezahlen. Und das macht diesen umweltfreundlichen, schadstofffreien Strom gegenüber dem, der vielleicht aus einem Kohlekraftwerk kommt und für den gleichen Zweck benutzt wird, so unfassbar viel teurer, dass es sich nicht lohnt. Und diese Regelung, dass man jetzt also sagt, wir wollen mehr Wasserstoff produzieren, da fehlt der entscheidende Schritt, dass sie gesagt haben, und wir wollen dafür grünen Strom benutzen und deswegen wird für die Wasserstoffproduktion die erneuerbare Energienumlage ausgesetzt. Das fehlt und deswegen sind jetzt alle auf der Zinne. Darüber musste ich heute ein bisschen was berichten fürs Internet in diesem Fall und das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Vor allem aber sie sind dabei, sie beschäftigen sich gerade damit. Naja, sie beschäftigen sich in erster Linie damit, Wasserstoffproduktion anzuschieben und da richtig viel Geld in die Industrie zu pumpen, dass es da eben, also sie wollen dann natürlich noch irgendwelche Erprobungen machen, dies, das, Ananas, und das gibt es alles schon in Schleswig-Holstein. Es gibt schon fertige Konzepte, dass man das auch, die muss man nur hochskalieren auf den großindustriellen Maßstab eigentlich. Nur das Problem bleibt halt diese EEG-Umlage. Und das ist halt, also es wird jetzt geprüft, ob man das mal machen kann, aber das hilft halt den Leuten nicht, die sich schon seit Jahren zum Teil damit beschäftigen und die jetzt halt sagen, na gut, klar haben wir einen Absatzmarkt, der ist im Ausland, wir verkaufen das Know-how nach draußen, international, und das bringt uns hier vor Ort eigentlich nichts da, wo wir den Windstrom haben, wo wir es produzieren könnten. Naja, es ist kompliziert. Ja, und traurig, dass das so laufen muss. Ja, das ist ja, kennt man ja schon fast. Ja, aber es könnte alles so viel einfacher laufen. Wir haben schöne Kohlekraftwerke im Süden Deutschlands, wo dringend auch wieder neue Fördermilliarden hin müssen, ist ja auch klar. Ja, so ist es. Wirst du vielleicht morgen in der Zeitung lesen? Nein, werde ich nicht. Ach nee, wirst du nicht. Ich habe sie nämlich abbestellt. Ja. Unfreiwillig habe ich sie abbestellt, das muss ich dazu sagen. Unfreiwillig. Denn ich war seit meinem 21. Lebensjahr begeisterte Zeitungsleserin. Habe das immer sehr, sehr gerne gemacht, habe da viel Zeit investiert pro Tag. Also ich würde jetzt mal pauschal sagen, zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden. Es kann natürlich auch mal sein, dass es mal nur eine halbe war und dafür, keine Ahnung, am Samstag dann ein bisschen länger. Also ich habe mir wirklich sehr viel Zeit für die Zeitung genommen. Und das habe ich jetzt abbestellt, weil wir ja in Kurzarbeit sind, weil also das Geld fehlt. Ach so. Weil auch die Zeit fehlt, weil ich ja einen Pflegefall in der Familie habe. Und dann habe ich also, wenn ich morgens rausgegangen bin, die Zeitung aus dem Briefkasten genommen und sie abends unverrichteter Dinge wieder weggeschmissen. Da habe ich gesagt, da haut jetzt irgendwas gerade nicht hin. Und deswegen habe ich sie jetzt mal abbestellt. So lange auf jeden Fall mal, bis ich aus der Kurzarbeit wieder raus bin, falls das der Fall sein sollte. Und und das, wie gesagt, mit dem Pflegefall halt auch sich vielleicht etwas entspannt. Ja, aber ich muss sagen, sie fehlt mir wahnsinnig. Was hast du gesagt, wie lange brauchst du, um eine Zeitung durchzulesen? Ja, ich würde mal sagen, eine Stunde auf jeden Fall. Und auch mal anderthalb, je nachdem, was halt drinsteht. Und manchmal ist es auch, weil ich keine Zeit habe, nur eine halbe. Aber ich habe wirklich jeden Tag mal mindestens mit einer halben Stunde verbracht, um das Wichtigste mal drüber zu lesen. Aber eine Stunde? Ja, sag mal im Durchschnitt Stunde. Da wüsste ich überhaupt gar nicht, was ich da. Also wir haben uns eben schon im Vorgespräch kurz darüber unterhalten. Aber also unsere Lokalzeitung aufschlage, Husumer Nachrichten, ole ole, die machen wirklich guten Job, ohne Frage. Also echt keine schlechte Zeitung. Aber wenn ich mir die angucke, und das ist ja auch Teil meiner Arbeit, Zeitung lesen, Themen finden, gucken, was wir vielleicht verpasst haben oder wo dann noch in Zukunft was drinsteckt, dann bin ich aber eigentlich im Normalfall so in 20 Minuten damit durch. Weil ich halt den überregionalen Teil in der Regel nicht lese, weil das für meine dienstlichen Sachen nicht angezeigt ist, das brauche ich nicht. Ja, aber für deine Privaten, du willst doch wissen, was in der Welt vor sich geht. Ja, oder nimmst du das lieber Internet. Also da ganz ehrlich. Da greifst du also die kostenlosen Informationen aus dem Internet ab und sortierst dir da raus, was dir am wichtigsten ist. Oder? Naja, auch, also die wichtigen Nachrichten finden mich. Also ne, das ist ja, wenn irgendwie 30 Leute über das gleiche Thema twittern, dann ist es für mich ein Indikator, sich das mal anzugucken. Und na klar, also wenn ich irgendwo, ich gucke gelegentlich dann auch mal irgendwie auf taz.de, da gucke ich ganz gerne drauf. Einmal, weil ich finde, dass die sehr guten Journalismus machen, und andererseits, weil man da halt die Artikel freiwillig einzeln bezahlen kann. Also ich lese einen Artikel, ich finde den interessant, und dann kann ich für mich entscheiden, das ist mir was wert, dafür zu bezahlen, das ist es in der Regel, und ich kann aber auch den Betrag frei festlegen. So bei einem klassischen Paywall-Artikel, wenn ich irgendwo, was weiß ich, auf irgendeine Zeitungsseite gehe, es gibt ja ganz wenige, die noch frei zugänglich sind, die stellen ja sogar DPA-Material, von dem sie selber keinen redaktionellen Anteil haben, inzwischen hinter die Paywall, da kann ich dann halt so ein 24-Stunden-Abo abschließen. Das ist zwar überschaubar vom Preis her, aber ich kaufe im Prinzip für 24 Stunden die gesamte Zeitung. Mich interessiert aber nur ein Artikel. Ich würde in der Regel den gleichen Betrag bezahlen, nur um diesen einen Artikel zu lesen. Das ermöglicht mir aber keiner. Deswegen mache ich das. Ja, aber dann schränkst du ja schon im Vorfeld deinen Horizont ein, indem du sagst, mich interessiert nur der Artikel und den möchte ich jetzt lesen. Wenn ich aber die komplette Zeitung lese, dann erfahre ich ja auch anhand der Überschriften, die natürlich in der Tageszeitung nicht so reißerisch sind wie jetzt zum Beispiel bei der Bild, aber das, wenn ich dann die Überschrift lese und den Vorspann und dann sehe ich, ah Mensch, das ist ja spannend, das ist ja interessant, dann lese ich das, lese mich da rein, fundiertes und recherchiert, gut recherchiertes Hintergrundinformationen halt. Mit Glück. Also die Zeitung, die ich lese schon, ja. Und dann erweitere ich ja da in dem Moment meinen Horizont. Wenn ich ein riesiges, sagen wir mal, du gehst los und kaufst Rosen, weil du Rosen schön findest. Mhm. Aber ich gehe in einen Blumenladen und sehe ganz tolle Blumen, und die ich noch gar nicht gesehen habe und noch gar nicht kenne, und sage, Mensch, das ist ja toll, ich möchte bitte die haben. Naja, aber genau das Äquivalent dazu habe ich ja auf der Homepage der Zeitung auch. Ach so. So ein Artikel, der hinter der Paywall steht, das ist ja nicht der einzige, den ich da sehen kann. Ah, okay. Ich habe ja die Übersicht über die ganzen Nachrichten auch da und könnte mir dann entsprechend überlegen, auch für den Tag heute lohnt es sich. Andererseits habe ich jetzt halt auch genug dienstliche Zugänge, die sowieso bezahlt sind. Also das muss ich dann nicht immer machen. Beziehungsweise ich habe natürlich auch Zugriff auf den DPA-Ticker, wo die Sachen auch drinstehen. Und wie gesagt, viele Zeitungen kopieren ja einfach nur. Also machst du das auch. Du gehst rein in einen bunten Blumenladen und dann sagst du, das interessiert mich. Also das hat sich jetzt gerade so angehört, als wenn du schon gezielt wüsstest, was dich gerade für ein Thema interessiert, weil das an dir vorbeigeschwommen ist im Twitter oder so. Bei den großen internationalen Themen ist das auf jeden Fall so. Mhm. Und wenn wir jetzt auf die Lokalzeitung gehen, nicht die aufmache morgens, bevor unsere erste Konferenz angeht, dann scanne ich natürlich mal, was ist da los. Aber es ist halt auch wirklich nur ein Abscannen. So, also mich persönlich interessiert in der Regel nicht, wer Vorsitzender vom Angelverein geworden ist, wen die Feuerwehr vier Dörfer weiter jetzt für 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt hat, oder wo irgendwie, was weiß ich, ja gut, wenn ein Trecker umkippt, das ist dann wieder relevant in der Regel. Aber ja, selbst das, was denn, dann sind dann auch Artikel drin, irgendwie Familie sowieso feiert 80-jährigen Hochzeitstag. Das ist toll für die und das ist ganz toll für alle ihrer Verwandten und vielleicht noch für vier Nachbarn. Aber ich kenne die ja im Zweifel zwar gar nicht, deswegen, weißt du? Gerade bei dem Beispiel würde ich dir jetzt widersprechen. Echt? Warum? Also weil da meistens irgendwie eine Überschrift steht, keine Ahnung, ja, beim Tanzclub kennengelernt, das ist jetzt ein bisschen langweilig, ja, aber über viele Hügel und durch viele Dings mussten sie warten, bis sie sich gefunden haben oder sonst irgendwas, dann gucke ich mir das schon an und denke mir, ach, das liest du mal, wie die zueinander gefunden haben und jetzt immerhin schon 70 Jahre verheiratet sind. Also das lese ich dann schon ganz gerne. Oder, keine Ahnung, ich sehe ein Bild und denke mir, da steht irgendwie ausgezeichnet für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit und ich gucke drauf und denke mir, ach guck mal, das ist ja der Nachbar, ich wusste gar nicht, dass der mit Bienen irgendwas macht oder so. Also ich gucke da schon genauer hin und ja gut, wenn ein Feuerwehrauto wieder gefordert wird, dann interessiert mich das auch nicht. Aber gerade im lokalen Teil, wenn da mal drin steht, dass das Wasser wieder verunreinigt ist und man es abkochen muss, ich möchte das eigentlich schon mitkriegen und deswegen schaue ich sie mir wirklich schon sehr gut an. Ja, aber dafür reicht es doch tatsächlich, die Überschriften und vielleicht den Anreißer zu lesen. Dafür musst du doch nicht dann, also das dauert doch keine anderthalb Stunden. Nee, ja, ich lese ja nicht nur den Anreißer, sondern dann gucke ich, was ist denn das Problem? Wo ist das Leck? Klar. Warum ist dieses Leck da? Was kostet das Leck zu bezahlen und warum wird daran gespart? Also es wird ja, das geht ja ins Detail, die Tageszeitung geht ja ins Detail. Bei dem Artikel, der dich interessiert. Ja. So, aber wenn wir jetzt mal wieder bei der Forderung nach dem neuen Feuerwehrauto sind oder bei der Satzungsänderung vom Obst- und Gartenbauverein, ich unterstelle jetzt mal, dass dich das vielleicht gerade nicht interessiert, aber ich höre auch raus, dass du offenbar dann trotzdem den Artikel liest. Wie kommst du denn sonst auf anderthalb Stunden Lesedauer? Na, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass da irgendeine Forderung vom Gartenbauverein, da ist ein Bild abgebildet und ich sehe, dass der Nachbar drauf ist, dann denke ich mir, ich wusste gar nicht, dass der beim Gartenbauverein ist. Dann lese ich den ganzen Artikel, um zu sehen, welche Funktion hat er da eigentlich. Und um mich zu informieren, worum es da geht. Und wenn ich das nächste Mal den Nachbarn sehe, dann kann ich mich darüber unterhalten, kann zu ihm sagen, Mensch, ich habe den Artikel gesehen, da stand ja drin, dass du damit entscheidend warst und warum, keine Ahnung, hast du das so gesehen oder irgendwas? Ich unterhalte mich ja dann mit ihm über seine Themen. Mhm. Da bin ich dann schon so, dass ich dann mich für seine Sachen interessieren würde. Oder wenn ich dann irgendwie beim Nachbarn mich mit dem Nachbarn unterhalte und der sagt, stell dir vor, die haben jetzt doch das Feuerwehrauto genehmigt. Und dann sage ich, ja, das war doch Quatsch, das war doch eigentlich schon durch. Ich habe doch erst dem Letzt gelesen, dass es abgelehnt wurde. Und dann kann man sich auch darüber unterhalten. Man muss ja informiert sein, nur die Überschriften lesen oder mal nur den Anreißer. Dann weiß ich ja noch nicht, was im Endeffekt hinter dem Ganzen steht. Also ich bin schon wirklich, ich lese viel, bis auf Sport. Also wenn da irgendwie Viertligist oder so irgendwie jetzt Fußball gespielt hat. Wir sind jetzt in die Kreisliga aufgestiegen, ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn dann aber wieder steht, dass sie 300.000 Euro für einen 10 Jahre alten Rollrasen bezahlt haben, dann interessiert mich das wieder und dann will ich wissen, wer steckt denn dahinter, wer hat denn das beantragt. Aber steht so, was steht doch da nicht im Sportteil? Nee, im Sportteil nicht, da steht dann wirklich im Wirtschaftsteil, im Finanzteil hinten, genau. Ja, und dann arbeite ich mich natürlich, wie man es halt immer so macht, von hinten nach vorne vor. Todesanzeigen schaue ich mir auch an, bin ich auch so einer, der dann guckt. Und dann arbeite ich mich nach vorne vor, dann kommt der politische Teil und erst der Sportteil. Also dann gucke ich, warum der in Hoffenheim der Trainer entlassen wurde und lese mir das auch durch, was da für Argumente gefallen sind. Und da geht es weiter nach vorne Richtung Politik. Und da interessiert mich dann auch die Hintergründe. Da will ich nicht nur wissen, dass der Präsident von Amerika wieder irgendeinen dämlichen Tweet abgesetzt hat und dass sich die ganzen Menschen aufgeregt haben, sondern ich will wissen, was steckt denn dahinter? Was ist denn das für ein Typ? Warum muss der sowas sagen? Und was sagen die Fachleute dazu? Also ich bin wirklich, ich tauche da völlig ein. Und mir fehlt sie jetzt auch wahnsinnig. Also mir reicht dieses Durchscrollen und so reicht mir, wenn ich mal zwischendrin irgendwo im Wartezimmer sitze oder irgendwie 5 Minuten mal auf jemanden warte. Dann mache ich Instagram auf und scroll durch, dann scroll ich mal Twitter durch, gehe da vielleicht noch mal einen Schritt weiter. Da brauche ich dann immer nur so einen Absatz von, keine Ahnung, 10, 12 Zeilen. Aber wenn ich die Hintergründe wissen will und wirklich gut recherchiert erfahren will, warum ist das jetzt so, dann möchte ich doch den ganzen Artikel lesen. Ja, das, ja, aber ist das nicht sowas, was man so eher bei Blättern wie Süddeutsche oder Zeit dann erwarten würde? Also das ist auch immer so eine Sache, wo ich halt eine Lokalzeitung, und ich tue da bestimmt ganz vielen Leuten Unrecht mit, irgendwie auch so eine, ich will nicht, ja, also ein Beispiel ist zum Beispiel die Zeitung aus dem Nachbarkreis. So die Dithmarscher Landeszeitung. Da sind dann die Redakteure, die im Lokalteil eben von dem Kram berichten, der eben lokal vor Ort wichtig ist, die schreiben dann irgendwie so Leitartikel zu Trump oder zur Lage der Wirtschaft oder sonst irgendwie, also so Artikel, die halt, also natürlich Kommentare sind, klar, aber die halt über das hinausgehen, womit die sich normalerweise beschäftigen. Und da frage ich mich halt immer, wie viel Substanz da drin steckt. Also ich bin aus meiner eigenen journalistischen Perspektive, ich traue mir das nicht zu. Ich lehne auch Sachen ab, wo ich sage, das kann ich nicht machen, weil ich nichts weiter tun kann, als da irgendwo abzuschreiben. Also ich wurde jetzt, als es um das Thema Corona-App ging, hat jemand gesagt, Mensch, hier, die Franzosen führen ja jetzt diese App ein, da wäre es für uns mal interessant, weil die bei uns ja jetzt dann auch kommen soll demnächst, wäre es ja mal zu wissen, warum führen die diese App jetzt so in dieser Form ein und was sagen da die örtlichen Datenschützer? Wo ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, dafür haben wir einen Korrespondenten in Paris. Ich kann nur aus der Zeitung abschreiben, die wiederum von irgendjemandem abgeschrieben haben, weil sie Französisch kennen. Und das, nee, sowas würde ich persönlich nicht machen. Und da frage ich mich halt immer, was kann eine Lokalzeitung da leisten? Na gut, die sind jetzt natürlich dann auch wieder alle in irgendwelchen Redaktionsnetzwerken zusammengeschlossen und in größeren Verlagsgruppen. Aber ich weiß es ja nicht. Also ich meine, der Mantelteil, der Vorderteil, der ist ja dann sowieso, der ist ja ganz Süddeutschland. Das ist ja die Augsburger Allgemeine, die dahinter steht. Das ist ja wie die Zeit oder Taz oder Münchner Merkur oder was weiß ich jetzt, keine Ahnung. Dann ist ja der vordere Teil, der ist ja für ganz Süddeutschland und die Welt, über die Welt hinaus. Klar, kaufen die sich wahrscheinlich die Artikel auch irgendwo bei dpa ein, die großen Dinger oder so, weiß ich nicht. Aber da kriege ich meine Informationen dann ja auch her. Und dann, wie gesagt, es ist in zwei geteilt. Ich habe also den Lokalbereich, den ja sonst keiner für mich abdeckt. Also da kommt keine Tagesschau und erzählt mir, dass bei uns hier in der Gegend irgendwas dumm gewütet hat und ein halbes Dorf. Ja gut, das würde vielleicht das eine Tagesschau. Das würde mit Sicherheit sogar, ja. Mhm. Ja, okay. Aber irgendwas ja, mit deinem Bienenverein oder irgend sowas. Aber das kriege ich da auch mit und im vorderen Teil kriege ich das mit, was die Welt beschäftigt. Und mhm. halt nicht nur so reißerisch und kurz angetwittert, so mal kurz auseinandergenommen und wie sich die Welt empört, wie auf Twitter jetzt immer so ist, wo sich immer alle maßlos aufregen, sondern sehr nüchtern und detailliert und hinterfragt und doch, ich finde das gut. Naja, das ist ja... Es nimmt halt viel Zeit im Anspruch, das ist ja das, deswegen habe ich da halt auch eine Stunde. Aber. Ja, natürlich. Und das ist vielleicht dann auch der Unterschied, dass ich mich halt über Tag sehr viel mit der Nachrichtenlage beschäftige, weil das eben mein Beruf ist. Das könnte natürlich dann irgendwie damit reinspielen, dass ich vielleicht einfach so, dass einfach viel mehr so an mir vorbeifliegt, auch an Pressemitteilungen und Anfragen von sonst wo zu irgendwelchen Themen, dass ich halt diese Zusatzquelle Zeitung für meinen Informationsgewinn in der Regel nicht mehr brauche. Das wenn ich so drüber nachdenke. Könnte sein. Das aber andererseits habe ich noch nie anders Zeitung gelesen. Also auch bei meinen Eltern, wenn mein Vater hatte dann auch immer die Lokalzeitung. Ich habe sogar zum Teil für die geschrieben und habe die nicht weiter verfolgt. Ich habe dann immer nur geguckt, was haben sie aus dem Material gemacht, was ich abgeliefert habe. Und habe da auch also mich nicht so wahnsinnig für die anderen Inhalte interessiert. Nee, also muss ich ehrlich sagen, ich bin ja, ich leide jetzt gerade ein bisschen so drunter, dass ich das nicht alles, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas, ja doch, verpassen, doch schon. Ja. Gerade wenn du dich mit den Nachbarn unterhältst und weißt nicht, was da oder da passiert ist, da viel hier im lokalen Bereich, da verpasse ich auf jeden Fall was. Und ich kann den ganzen momentan so als Beispiel jetzt mal diesen ganzen Verschwörungstheoretikern, die mich da umgehen, denen kann ich nichts entgegensetzen, weil ich mich nicht richtig informiert fühle. Ich kann ihnen also nicht mit Argumenten entgegenkommen und sagen, das ist doch Quatsch, das ist doch gerade, hat doch jetzt in der Zeitung gestanden, die haben doch das so und so ist das geplant und wieso beschäftigst du dich nicht im Inhalt mit dieser Corona-App, bevor du sie gleich ablehnst. Und ich kann es halt jetzt momentan nicht argumentieren, weil ich nicht richtig informiert bin. Und das fehlt mir schon wahnsinnig. Also nur das Geschwurbel, was da im Internet durchwuselt, das will ich ja nicht wiedergeben, weil es ja nicht, weil da müsste ich das erstmal hinterfragen und nachforschen, ist das, was da gerade bei Twitter an mir vorbei gerauscht ist, ist das überhaupt richtig? Ist das die richtige Seite? Ja, aber da gibt es ja Möglichkeiten. Also es gibt ja durchaus Zeitungen, die einen Großteil ihrer Berichterstattung frei zugänglich machen. Spiegel zum Beispiel ist ja einer von denen. Und dann gibt es ja auch, ich sag mal, so Blogs wie netzpolitik.org oder dergleichen, wo man ja auch zu vielen Themen kostenlos Informationen findet, die durchaus mindestens genauso seriös aufbereitet sind und nochmal einen anderen Blickwinkel haben. Die andere Frage könnte natürlich sein, wie groß ist denn der Preisunterschied zwischen dem Print- und dem Online-Abo bei euch? Ist das vielleicht eine Option? Dass du deine Tageszeitung halt nicht auf dem Küchentisch ausbreitest, sondern auf dem Rechner? Ja, allzu groß ist es nicht, wobei ich es schon... Würde ich schon umsteigen wollen. Ich mag es eigentlich ehrlich gesagt immer noch so als Zeitung. Dieses Gemütliche, das mag ich noch ganz gern. Die aufblättern und ein schönes, großes, tolles Foto sehen, was nächstes Jahr dann irgendwie einen Preis abräumt, weil es halt so, weil der gerade das richtige Bild gemacht hat. Ja, ich weiß es nicht, würde ich das machen? Dann müsste ich mir ein Tablet anschaffen. Am PC selber möchte ich nicht sitzen, da sitze ich sowieso den ganzen Tag. Also ich finde, dass das Zeitunglesen und das mal auf etwas gucken und lesen, was nicht mit Blaulicht mich verseucht, finde ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt noch schöner. Ich könnte es machen, ja. Ja, wäre vielleicht ganz gut. Einfach um den Müll zu sparen. Naja, also vor allen Dingen, wenn du da so drunter leidest, dass du die Zeitung nicht hast, also dann verlierst du ja auch einen großen Teil an Lebensqualität dadurch. Ja. Aber das ist die Einsparung nicht groß genug. Also das ist immer noch ein Riesenbatzen und vor allem war es ja nicht die Tageszeitung die einzige, die ich gelesen habe. Ich hatte ja andere Abos auch noch und das hat sich dann schon summiert und als es dann darum ging, Kurzarbeit und wir kriegen weniger Gehalt, da war das eigentlich sofort klar, mal Code durchgucken, zack, zack, zack, zack, zack. Wo sind die größten Posten und was kann ich davon weglassen? Also das war schon, war schon heftig. Also da muss man schon, musste ich schon ein bisschen gucken. Ja. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass das bis nächstes Jahr wieder vorbei ist und wir dann wieder voll arbeiten und wieder voll Gehalt beziehen und dann schauen wir mal weiter. Tja. Und wie gesagt, mir fehlt ja auch teilweise die Zeit. Es ist ja so, wenn ich dann wirklich einmal die Woche dazu komme, dann Zeitung zu lesen, dann ist es doch ein bisschen wenig. Ja. Da wäre vielleicht besser das Modell, wie du jetzt hast, dass du sagst, du blätterst durch und das interessiert dich und das lädst du runter und das bezahlst du jetzt, ist vielleicht eher so ein Modell, wo ich dann sagen könnte. Aber das gibt's ja nicht flächendeckend. Das ist halt schade daran, dass das offenbar so keine Option ist für die Verlage. Das finde ich echt schade. Mhm. Denn letztlich für eine Reihe gut recherchierter Artikel, also ich sag mal, keine Ahnung, was eine Tageszeitung bei uns hier kostet. Ich glaube irgendwie so um die 3 €, ich weiß es nicht genau. Da müsste ich ja nach meinem Modell nur ungefähr 3 Artikel lesen in dem Blatt. Und dann hätte ich ja sozusagen die Printausgabe refinanziert. Ach, kostet die immer so 1 €? Nee, so ich weiß Bericht es nicht. Nee, also so, ich für mich persönlich wäre bereit für einen gut recherchierten Artikel zu einem Thema, das mich interessiert, durchaus 1 € zu bezahlen oder auch mal mehr, wenn da erkennbar ist, dass da irgendwie eine ewig lange Recherche da ist. Ich habe jetzt irgendwie für einen Taz-Artikel, weil ich den so beeindruckend fand, da habe ich irgendwie, glaube ich, 8 € überwiesen. Einfach weil ich es wirklich toll fand, wie viel Arbeit da ganz offensichtlich drin gesteckt hat. Und weil ich vor allen Dingen dieses System von der Taz gerne unterstützen möchte, dass die halt genau so was anbieten, dass du halt sagen kannst, so dieser Artikel ist mir was wert, hier bitteschön, da ist meine Kohle. Und wenn ich sowas... Weißt du, ob das so funktioniert? Wie? Weißt du, ob das für die funktioniert so, wie diese auf diese freiwillige Basis? Gehe ich von aus, dass das so funktioniert, denn du kannst ja da, sonst würden sie es ja nicht anbieten. Mhm. Also ich müsste jetzt dann nochmal... Wie lange machen die das jetzt schon? Schon seit Jahren. Okay, ja, dann scheint es... Also du kannst halt auch da natürlich Abonnent werden und kannst da auch regelmäßig bezahlen. Das geht auch, dass du halt wie so eine Art Dauerauftrag hast oder ein Abo möglicherweise. Aber es gibt eben dann zusätzlich auch die Option, einzeln für die Artikel zu bezahlen. Und freiwillige Basis, wie viel man will oder wie? Genau, sie haben dann irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Empfehlungen, wie viel man da aus so einer Liste auswählen kann oder kannst halt auch einen freien Betrag auswählen. So, und das würde ich, grundsätzlich kann ich mir das mit jedem Medium vorstellen. So, wahrscheinlich, was weiß ich, wenn jetzt ein Privatfernsehsender auf die Idee käme, eine gut produzierte Doku online zu stellen und zu sagen, hier, du kannst die ersten 4 Minuten sehen und wenn du den Rest von der Stunde gucken möchtest, dann hätten wir gerne ein bisschen Geld von dir. Warum denn nicht? So, das könnte ich mir auch vorstellen, aber das gibt's halt nirgendwo. Mhm. So, und wenn ich jetzt für mich einfach mal anlege, so als groben Richtwert für einen gut recherchierten Artikel ungefähr 1 €, könnte ich mir vorstellen, dass ich zu bezahlen bereit wäre, ja, dann hätte ich wahrscheinlich relativ schnell den Gegenwert einer Printausgabe weggelesen und damit wäre ja allen geholfen. So, dann hätten die ja sogar mit weniger Artikeln mehr verdient, in Anführungszeichen. Ganz stark vereinfacht gesprochen. Aber das bietet aus irgendeinem Grund keiner an. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum du dann nicht sagst, okay, ich zahle jetzt die 3 € für die ganze offene Zeitung und blätter sie ganz gemütlich durch und lese das, was ich will. Ob ich jetzt 3 Artikel lese oder 10 Artikel, ist dann egal. Ich habe die 3 € bezahlt für die Zeitung und fertig. Ja, dafür dieses Einzelding zu lesen, das ist ungefähr so, wie ich mir auch nicht on demand irgendwelche Filme runterladen würde abends, dass ich mich mit meinem Herz aller Liebsten verabrede und sage, guck mal, da ist ein schöner Film, der kostet 4 €, den schauen wir uns jetzt an. Wart ihr die in der Videothek? Nee. Echt? Das habe ich ewig gemacht und ewig in die Videothek gelaufen und habe mir Filme ausgeliehen. Nee. Wenn, dann sind wir ins Kino gegangen. Das war mir auch immer zu blöd. Nee. Das ist ja im Wesentlichen das Gleiche. Gehst ja auch dann on demand hin und sagst, ich will diesen Film sehen. Hier, bitteschön, sind 15 Euro. Ich hätte gerne auch noch zusätzlich 400 Gramm Popcorn für 8. Nee, also Kino als Erlebnis ja, aber dann Film ausleihen, nach Hause gehen und den angucken, also ich nicht. Ich müsste jetzt meinen Herz allerliebsten fragen, dass, ob der, weiß ich nicht, aber ich eigentlich nicht. Ne. Naja, aber. Dann also, habe ich doch lieber das Paket und sage, okay, ich nehme jetzt ein Abo bei Amazon Prime oder so und kann gucken, was ich will. Ja. Dann gucke ich durch und sage, ach, heute der Film, morgen der oder der nur zur Hälfte und der andere kann ich mittendrin abschalten, weil er mir nicht gefällt und bla und blub. Ja. Ist doch mir viel lieber, als wenn ich dann, ach, jetzt hast du ihn schon für 4 Euro gekauft, das guckst du noch zu Ende. Oh nee, geht echt nicht ausmachen, zack. Nee. Na, aber, und das habe ich halt, also bei einer Zeitung, nee, ehrlich gesagt nicht. Also mich würde das dann wahrscheinlich eher belasten, weil ich halt, ja, würde ich die halt lesen oder ich blätter sie ja nur durch und scanne so ein bisschen, was interessiert ja, mich eben, davon. Was ist das, weil du da nicht und, so tief einsteigst. Also, so, ganz ehrlich, so, dann habe ich also eher Müll erzeugt und also ich würde sie halt nach 20 Minuten wegschmeißen. Und dann kämen halt 5, 6 Ausgaben in der Woche und dann reicht unsere 120 Liter Mülltonne auf einmal ganz schnell nicht mehr aus, die alle 14 Tage geleert wird. Ja. Also wir hatten das ja in der alten Wohnung, da kam zweimal in der Woche so ein Werbeblättchen, mittwochs und samstags. Und das Mittwochsding, das hatte mit allen Beilagen dann irgendwie fast 2 Kilo. Das war natürlich sofort weggeschmissen, weil mich das null interessiert hat, was da drin stand. Und tatsächlich, also wir hatten eine echt große Papiermülltonne, die alle 14 Tage geleert wurde und die war immer voll. Mhm. In einem Zwei-Personen-Haushalt, das geht nicht. Okay. Da hatte ich keinen Bock drauf, wirklich. Naja, also halt das Problem haben wir nicht. Die kommt bei uns, glaube ich, sogar alle 4 Wochen nur, wenn ich das richtig erinnere. Oder kommt die alle 2 Wochen? Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Nee, also nee. Und vor allem, ich mache das auch so ein richtiges, ich will nicht sagen Happening, aber ich setze mich hin und wirklich, die wird von hinten nach vorne durchgeblättert, da wird jeder Artikel. Und wenn ich da wirklich mal einen nicht aufgrund der Zeit oder so überblättere und dann erzählt mir dann in der Mittagspause der Kollege, hast du das und das gelesen, dann ärgere ich mich, wenn ich dann den Artikel nicht gelesen habe. Da waren 3 Zeilen auf der Seite 5 in der linken Spalte in der Mitte. Da ist einer mit 1,95 Promille gegen einen Baum gefahren. Verletzt wurde er dabei nicht. Artikel zu Ende. Oder das Ding, was wir letztes Mal hatten hier mit den 6 Leuten, die sich da geprügelt haben. So, sowas liest du ja dann ja, auch, logischerweise. Lies ich auch und können mich da wegschmeißen vor Lachen. Aber oder so Sachen wie, ich bin am Unfall vorbeigekommen, dann gucke ich die nächsten 5 Tage durch nach dem Einspalter, Polizeibericht und gucke, was war denn das für ein Unfall, wo ich da vorbeigekommen bin, weil ich habe ja nur noch die Schlussszene gesehen, aber nicht, was da passiert ist, sondern will ich das wissen. Hm. Also da bin ich wirklich, ja. Ich lese jetzt nicht unbedingt den Spruch des Tages da, aber oder die Wetter aus, das funktioniert sowieso nie in der Tageszeitung, die Wetteraussichten. Ich weiß nicht, wo sie das hier haben. Keine Ahnung. Wahrscheinlich von der gleichen Person, die dir in den Horoskope schreibt. Ich weiß es nicht. Aber wirklich, ich gucke da wirklich richtig durch. Aber das ist halt tatsächlich das, also dass ich einfach andere Quellen nutze. Ich habe halt im Büro die Pressemitteilung von der Polizeidirektion. Und bei einem Unfall, an dem ich vielleicht vorbeigefahren bin, da habe ich dann halt irgendwie 3 Stunden später einen Pressetext vorliegen. Also ein Newsfeed habe ich auch, den ich dann aufs Smartphone kriege. Aber das ist dann so, die News raushauen, da weiß ich nicht, ob das Richtige ist. Also da lese ich dann lieber, vertraue ich lieber meiner Zeitung, meiner Tageszeitung. Und vor allem ist mir das meistens zu kurz. Ist das nicht, also okay, dann ist es nicht der Newsfeed von deiner Polizeidirektion, sondern was anderes. Dann ist es, ja, das ist so ein News-Kanal, wo alles zusammenkuschelt und zusammenträgt, was er irgendwo aufschnappt oder wo irgendwelche Keywords erscheinen und wo er dann in seine eigene Berichterstattung mit reinnimmt und so. Okay, und wenn du dem aber nicht vertraust, warum liest du das? Weil das die schnellen Sachen sind, wenn ich irgendwo keine Ahnung, mal 5 Minuten irgendwo warte. Das sind kurze Informationen, wo ich dann mitkriege. Wer jetzt neuer Vorsitzender im Bienenverein ist. Zum Beispiel, oder da ist ein Autounfall auf der A7 gewesen, Abfahrt Betzigau, wegen Regen, nasser Fahrbahn, zack, durch. Und dann blättere ich das durch. Und wenn ich daran vorbeigekommen bin, dann erfahre ich aus diesem Bericht heraus nicht, was denn eigentlich passiert ist. Wenn ich das lesen will, dann muss ich wieder in eine Tageszeitung gucken am nächsten Tag und schauen, was ist denn da an der A7 für einen Unfall passiert, wo ich gestern vorbeigekommen bin. Was ist da passiert? Wie ist es passiert? Waren das wieder die Spurrillen? Muss ich da acht geben, wenn ich da das nächste Mal vorbeifahre? solche Sachen. Es ist kompliziert. Komplett andere Welt. Ist doch lustig, dass wir da so unterschiedlich die Nachrichten. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich so schwer für diese Verlage und für Radio und Fernsehen, da immer die Leute abzuholen, die sie abholen wollen. Und vielleicht gibt es deswegen auch so viele Verschwörungstheoretiker da in der Welt heraus, weil die. Ach, na, nee, das ist was anderes. Also das ist, glaube ich, das ist halt tatsächlich dieses, der Wunsch der Menschen, hinter allem irgendwie einen Sinn zu sehen. Ich glaube wirklich, dass es, wenn jetzt irgendwie sowas passiert, wie so eine Corona-Pandemie gerade, was so starke Einschnitte für uns alle bedeutet, dann wollen die Menschen einfach wissen, warum passiert das? Wo kommt das her? Und gerade wenn du nichts dagegen machen kannst. So, weißt du, wenn du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, in meiner Gegend ist die Arbeitslosigkeit so hoch, ich ziehe um und suche mir einen anderen Job in einer anderen Stadt. So, das ist ja, das kriegt man ja hin irgendwie. Aber selbst da gibt es ja dann Leute, die sagen, ja, das liegt anders an den Ausländern. So, oder, und jetzt kommen wir wieder auf die Corona-Pandemie zurück, da gibt es dann eben Leute, die sagen, das muss ja irgendwo herkommen, da muss ja irgendjemand ein Interesse dran gehabt haben, dass es dieses Virus gibt, was Quatsch ja, ist. Ja, aber ja, jetzt warte mal. Und diese Leute würden jetzt die Tageszeitung lesen und würden sich richtig informieren und würden die Hintergrundinformationen falsch kriegen. Was falsch? Ja, also sie würden das lesen und das gibt es ja auch auf diesen Anti-Impf-Demos, von denen immer wieder berichtet wird, da stehen Leute und sagen, die Medien lügen. Die Medien sind gekauft, die sind bezahlt, die kriegen ihre Anweisungen von Angela Merkel jeden Tag per Fax in die Redaktion, worüber sie berichten dürfen und worüber nicht. Und das ist ja die eigentliche Verschwörungsideologie, so, die da häufig dahinter steckt. Dass dann sie meine ich einen anderen Verschwörer. Ich meine den Verschwörer, der 3 Meter neben mir sitzt, keine Zeitung liest, keine Tagesschau guckt, der seine Informationen nur von der Raucherecke bekommt und da sich reinsteigert und behauptet, Corona ist alles gar nicht so wild und das ist alles Quatsch und das sind ganz normale Leute, die da sterben und die werden sowieso gestorben. Tja. Weißt du? Aber das ist halt genau so, wie es, ja genau, das und da kommst du auch nicht ran an solche Leute. Nee. Also dann ist ja die Frage, warum liest er denn keine Zeitung? Warum guckt er denn kein Fernsehen? Warum verlässt er sich auf die Leute in der Raucherecke? So, und das hat ja nichts damit zu tun, ob ein Artikel zu lang ist oder ein Nachrichtenbeitrag zu kurz, sondern da geht's dann, und das kann ich auch wieder nur unterstellen, da geht's dann auch wieder darum, dass aus irgendeinem Grund kein Vertrauen in die Medien da ist. Warum auch immer das so ist. Die Ursache dafür ist ja vollkommen egal. Aber dieses Phänomen, das ist ja da, dass Leute aus irgendeinem Grund nichts da, oder dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die nicht homogen ist, die nichts miteinander zu tun haben in ihren Ansichten, aber es gibt diese Gruppe, die nur dadurch verbunden ist, dass sie den Medien nicht vertrauen. Und an die kommst du nicht ran. Da kannst du so transparent erklären, wie du arbeitest und wie dann kannst deine Recherchen offenlegen und kannst noch so viele Erklärstücke machen, das interessiert die einfach nicht, weil die sie einfach nicht erreicht. So jemand, der das Radio nicht einschaltet, jemand, der die Zeitung nicht aufschlägt, natürlich kriegt er keine Informationen. Aber der kriegt sie halt auch nicht aus dem Internet, sondern die kriegt sie von jemandem. Ich habe mal nach dem Abi habe ich mal so gejobbt, weil ich Geld brauchte für ein neues Auto. Da war ich in einem metallverarbeitenden Betrieb. Das war total spannend. Da waren wir an so einer Maschine und waren immer so eine Gruppe von 5 Leuten, die also verschiedene Aufgaben an dieser Maschine hatten. Und der eine war halt der Vorarbeiter, das war der, der alle Aufgaben im Blick hat, der auch neue Leute anlernen konnte. Und das war halt so der Chef. So, und dann war irgendwann immer Mittagspause, dann saßen wir in der Kantine, alle an einem Tisch. Er war derjenige mit der Bildzeitung und er hat dann sozusagen in Anführungszeichen politische Bildung gemacht. Er hat dann aus der Bildzeitung zitiert und hat erklärt, was da steht und warum. Mhm. Und da sitzen dann halt Leute, die lesen halt die Zeitung nicht, sondern die hören nur ihm zu. Kriegen das vorgefertigt von ihm. Und halt seine Einschätzung dazu, ob das jetzt stimmen kann oder nicht und wie furchtbar das alles ist oder wer da eigentlich dran schuld ist. Total spannende Geschichte. Ich weiß nichts über die Leute, wusste ich schon damals nicht, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Ich war halt einfach der Ferienjobber, ich war halt vorher klar, ich würde ein Vierteljahr da sein, vielleicht ein halbes Jahr und dann wäre ich wieder weg. Und von daher, so, ich wusste natürlich, wie die heißen und das so alles, wo die vielleicht noch, haben wir uns mal drüber unterhalten, wo die gewohnt haben oder sonst irgendwas. Aber viel mehr Verbindung hatte ich zu denen nicht. Von der kann ich es nicht ernsthaft einschätzen, aber ich glaube nicht, dass da jeder von denen abends sich selber mal vor die Tagesschau gesetzt hat oder noch eine andere Zeitung als die Bild-Zeitung dann durchgelesen hat, um sich zu informieren über das, was um ihn herum passiert. Sondern ihm hat das vielleicht gereicht, was der Kollege da vorgelesen hat, der sonst auch immer so kompetent alles erklärt, was im Betrieb gerade los ist, worauf er achten muss dieses Mal. So. Erreichst du nicht. Sondern es ist dann auch scheißegal, ob der Artikel kostenlos online steht oder ob du dafür 2 Euro bezahlen musst, um die ganze Zeitung zu lesen, wo er irgendwo versteckt ist. Der ist dann weg. Der ist kein Publikum mehr. Der kriegt seine Informationen von woanders. Und der ist dann natürlich auch anfällig, wenn der auf jemanden trifft, der sagt, das mit dem Corona, das ist alles nix. Die Leute würden sowieso sterben und das betrifft uns alle nicht. Und auf Masken ist ja sowieso Quatsch. Musst du jetzt halt machen, weil es alle tragen, weil du sonst dumm angelabert wirst. Klar, dann glaubst du dem das erstmal. So, weil in dem so, in Zeitung ist zu kompliziert, brauche ich alles nicht. Und was ja, da dran steht, stimmt sowieso nicht. Kompliziert. Die sind zu bequem, sich auseinanderzusetzen und sich ja da reinzudenken und zu hinterfragen und ja, in Frage zu stellen, nachzuhaken. Ja, auch zu erkennen, wo es notwendig ist, was zu hinterfragen. Na gut, da bin ich anders. Ich hinterfrage ständig. Also auch da, wo es nicht notwendig ist, hinterfrage ich, weil ich das einfach, weil ich, bin ich so. Ich brauche immer die andere Seite auch als ihr Gegenargument, um die Leute ja nicht zu verstehen, sondern meine eigene Meinung zu bilden. Also ich höre mir auch die Nazi-Backen an, um zu erfahren, was die für eine Meinung haben, um zwar dann kopfschüttelnd die Fassung zu verlieren, aber eben zu wissen, was die bewegt und warum die das so denken und wie die auf ihre Informationen kommen. Also ich hinterfrage immer alles. Ach, da habe ich immer gleich den Drang, mit solchen Leuten zu diskutieren und denen zu erklären, wie es eigentlich ist. Und ach, das geht immer schief. Ach so, okay. Ja, nee, das braucht bei das mir ist halt so. So wenig erfüllend, weißt du, wenn du halt Leuten, die so eine gewisse Beratungsresistenz auch vor sich hertragen, versuchst irgendwie klarzumachen, was sie vielleicht an Informationen verpasst haben, was ihnen vielleicht fehlt. Wobei ich jetzt dann zumindest hoffe, dass das nicht belehrend wirkt, in solchen Fällen. Aber die wollen es ja in der Regel gar nicht wissen. Also du versuchst dann schon zu erklären oder aufzuklären? Also ich diskutiere regelmäßig mit irgendwelchen Leuten im Internet über was irgendwie diese vermeintliche Grenzöffnung, von der immer alle schwadronieren, die es ja nie gab, oder die Tatsache, dass wir keinen Lockdown hatten in Deutschland, sondern dass es halt sich einfach so eingebürgert hat, diesen Begriff zu benutzen. So, und das sind dann halt einfach Leute, die sind einfach fix in ihrer Meinung und dann dreht sich das irgendwie eine Stunde im Kreis und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr zu diskutieren, dann lasse ich es beim nächsten Mal, wo ich vielleicht dann irgendwie eine Chance auf Erfolg gehabt hätte und jemanden irgendwie hätte auf einen argumentativ richtigeren Weg bringen können. Okay, aber dann gehst du schon weiter und weiter als ich. Ich frage immer nur, wie kommst du jetzt auf diese Aussage und wo hast du das gelesen und wie kannst du das jetzt behaupten und wie kommst du zu deiner Meinung? Da reicht es schon immer so zu fragen, dann wird das schon als bei mir als Kritik zu gesehen und dann hören die schon meistens auf, mit mir zu diskutieren. Also ich kann gar nicht zum Belehren übergehen und sagen, jetzt hör mal zu, lese dir mal das und das durch und hör mit dir mal das und das an und informier dich mal richtig, wie Corona entsteht, wie Corona übertragen wird, was wir dagegen tun können, warum wir etwas dagegen tun müssen und. So weit komme ich gar nicht, sondern ich frage einfach nur, wie kommst du auf diese Aussage, die du jetzt gerade eben getätigt hast, wie kommst du da drauf? Erklär mir das mal, ich will das verstehen. Dann machen die meistens schon zu, weil da nichts dahinter steckt. Naja, und dann sind wir ja im Prinzip an dem gleichen Punkt. Ja, im Grunde ja. Jetzt haben wir es aber auseinandergeklabüsert, aber es war jetzt echt spannend, mal das von der anderen Seite zu sehen. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, Zeitung lesen. Genau, richtig. In der Zeitung. Mach du. In der Zeitung könntest du möglicherweise auch lesen von einer Knöllchenflut auf der A5. Und zwar berichtet die Hessenschau darüber, dass auf dieser Autobahn 265 Autofahrer dabei dokumentiert wurden, wie sie ein rotes X an einer Schilderbrücke ignoriert haben. Und jeder von denen muss jetzt mindestens 90 Euro zahlen, weil sie eben über eine gesperrte Spur gefahren sind. Und wenn sie dadurch Bauarbeiter gefährdet haben, dann sind es sogar 200 Euro. Moment, nochmal einen Schritt zurück. Dieses X war beabsichtigterweise dort oder aus Versehen oder um... Ne, also du kennst ja diese Schilderbrücken, wo dann irgendwie Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsbegrenzung und sowas eingeblendet wird. Mhm. So eins steht auf der A5 bei Friedberg und da war eben eine Spur gesperrt am 4. Mai durch so ein rotes X. Okay. Also das war gesperrt, weil da eine Baustelle ist und ob da jetzt vielleicht Stau war oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall sind diese Leute, trotzdem sie dieses X gesehen haben auf der Schilderbrücke, sind sie auf dieser Spur geblieben, die eben dadurch gesperrt war. Ich gucke mir den Bericht gerade an und sehe, das muss man darauf hinweisen, Symbolbild. Aber ich sehe drei Spuren, aber vier Schilder. Welche Spur ist jetzt gesperrt? Die linken beiden sind gesperrt und genau. Da stehen Autos. Ah, verstehe. Da hätten die ja nicht fahren dürfen. Aber die können ja auch nicht rechts rüber, weil da eine durchgezogene Linie ist. Naja, gut, auf dem Symbolbild ist es jetzt halt wirklich auch saudämlich von der Situation her. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn die äußeren beiden Spuren gesperrt sind und du wegen einer durchgestrichenen Linie nicht auf die rechte Fahrspur fahren dürftest, das ist ungefähr das Gleiche, als wenn du auf einer Landstraße unterwegs bist, wo zwei Mittelstreifen sind, der eine ist gestrichelt und für die Gegenfahrspur gibt es ein Überholverbot, der ist durchgezogen und du überholst jemanden legal auf deiner Spur und fährst dann aber nicht wieder auf deine Spur zurück, weil da eine durchgezogene Linie ist. Ist tatsächlich mal passiert, als ich in der Fahrschule war. Ich habe ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt auf der Rückbank. Also ich dachte, du bist durchgefallen. Oh, nein, um Himmels Willen. Nee, aber also wenn die anderen Spuren gesperrt sind, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist diese durchgezogene Linie da wirkungslos. Das ist doch Quatsch. Warum Das weiß ich eben nicht. Naja, aber selbst dann... Da gibt es bestimmt eine Regel, dass solche Lichtzeichen mehr gelten als eingeschaltet. Erstens das ist ja wie an der Ampel, wo auch immer noch ein Vorfahrt-Achten-Schild hängt, dass während die Ampel an ist, keine Wirkung hat. Also darf ich rüberfahren über die durchgezogene Linie? Ja, und selbst wenn es verboten wäre, wäre es wahrscheinlich günstiger, als die gesperrte Spur zu benutzen. Vermute ich. So, und das gibt vor allen Dingen auch noch einen Punkt in Flensburg, sehe ich jetzt gerade erst. Bußgeld von mindestens 90 Euro, mindestens ein Punkt in Flensburg. Ich glaube, da wäre ich auch reingerasselt in das Ding. Ich glaube, das wäre mir auch passiert, weil A, alle Autos vor mir genauso dastehen und ich wie so ein Lemming wahrscheinlich hinterherfahren würde. Und B, weil ich nicht sehen würde das Hindernis und würde denken, da vorne ist doch gar nichts. Das Zeichen hat eine Macke. Verstehe ich auch wieder nicht. Diese mobilen Baustellen, wo die eine Baustelle aufstellen und da steht dann 80 fahren, 60 fahren, 40 fahren, dann fährst du an der Baustelle vorbei und dann ist kein Auflösungsschild. Ja, fahre ich dann die nächsten 8 Kilometer nur noch 40 oder was? Nein, ich gebe irgendwann Gas und fahre schneller, weil ich mitdenke. Und wenn ich jetzt auf dieses Kreuz zugehe und sehe dann da vorne kein Hindernis und ich fahre schon langsam und ich sehe immer noch kein Hindernis, würde ich weiterfahren. Ich kann auch mitdenken. Ich habe genau diese Diskussion, so eine ähnliche, sagen wir, ich habe so eine ähnliche Diskussion. Nein, mit einem Freund von mir. Freund von mir, enthusiastischer Autofahrer, hält sich selber für den besten Autofahrer weit und breit. Das war auch irgendwann, irgendwann saß ich bei ihm mit dem Auto und er hatte dann irgend so ein Stabilitätsdingsbums ausgeschaltet und sagte dann ganz gönnerhaft, dass er bei meiner Fahrweise, also dass das einem Fahrer mit meinem Erfahrungshorizont doch empfehlen würde, das angeschaltet zu lassen, weil da müsse man ja schon ein bisschen Auto fahren können. Der hatte 3 Wochen später einen Totalschaden, weil er aus der Kurve geflogen ist. So, und der ist aber jemand, wenn du mit dem mitfährst, der kann sich eine Viertelstunde lang lauthals darüber aufregen, warum auf einer geraden Straße, auf einer geraden Landstraße auf einmal auf 300 Metern Tempo 70 ist. Wo ich dann immer sage, es wird seinen Grund haben. Nein, ich kann doch mitdenken. Ja, aber, ich muss doch nicht von allen diktiert und alle Gebote und alle Verbote und alle, das muss ich doch nicht ständig, ich kann doch mitdenken. Und dann hast du super mitgedacht und hast dir gedacht, ja prima, hier, ich sehe weit und breit nichts, dann wird das schon okay sein, wenn ich hier weiter mit 120 über die Autobahn, nein, über nicht die 120, ich passe natürlich die Geschwindigkeit an, aber du fährst halt nicht 70. So, und dann wirst du dann zufällig doch irgendwie beobachtet von, was, wie jetzt doch? Ja, ich würde schon langsam fahren. So. 70 ist bei mir langsam. Wenn ich freie Sicht habe, okay, ist 70 bei mir langsam. Lass uns vielleicht noch mal drei Schritte zurückgehen. Also an diese, okay, fiktive Situation mit meinem Freund. Ja. Okay. So, der fährt auf einer Landstraße, auf einer Bundesstraße, wo, ja, 100 erlaubt ist. Und dann gibt es eben einen Abschnitt, aus dem aus für ihn unersichtlichen Gründen Tempo 70 angeordnet ist. Und das sind wenige 100 Meter. Danach darf er wieder 100 fahren. Und darüber regt er sich auf und ärgert sich und meckert, warum um alles in der Welt er jetzt so ausgebremst werden muss, dass er jetzt auf diesen paar hundert Metern Tempo 70 fahren muss, was das für einen Sprit Mehrverbrauch bedeutet, da dann wieder raus zu beschleunigen, dass er wieder seine 100 fahren darf. Nee, das sind blöde Argumente. Also ich würde jetzt erstmal gucken, ist da eine Brücke? Nein, da ist keine Brücke. Dann würde ich gucken, ob da Anwohner sind, die durch den Lärm gestört werden würden. Nein, ist auch nicht. Und wenn ich da wirklich nichts sehe und da tagtäglich vorbeikomme und ich es mir wirklich nicht erklären kann, warum da 70 ist, würde ich an irgendeine Willkür denken, dass da immer ein Blitzer steht und mich abzocken will. Oder du fährst einfach 70 an der Stelle. Nein, das ist ein scheiß Problem. Das kostet dich nichts. Du hast keinen nervend scheiß Zeitverlust dadurch, der nennenswert wäre. Du hast der Spritverbrauch, den du da vielleicht mehr hast. Na, allein schon jedes Mal dran denken zu müssen, dass an der da Stelle. Da steht ein Schild, um Himmels Willen. Da steht ein scheiß Schild mit 50 cm Durchmesser. Rot umrandet steht da 70. Auch dann. An was musst du denn da denken? Du musst einfach, das ist doch das geht einem doch irgendwann ins Rückenmark übrig. Oh, ein Schild mit einer Zahl drauf. Ich fahre so schnell, wie auf dem Schild steht. Fertig, kein Problem. So lange, bis dann das aufgehoben wird. Und dann fährst du wieder so weiter wie vorher. Nein. Ich schnall's nicht. Ich kann doch mitdenken, ich sehe doch freie Fahrt. Es können keine Rehe da über die Straße springen. Weißt du? Es sind keine Anwohner, die. Ich behaupte, wenn einer auf die Idee kommt, so ein Schild dahin zu stellen, dann ist das entweder ein Volltrottel oder der will mich abzocken. Aber dann macht er es doch nicht, weil er sagt, oh, das ist aber ganz schön voll hier in unserer Schilderlagerhalle. Weißt du was, wir stellen einfach mal 4 Stück davon an die Landstraße, wird schon keiner merken. Du, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen. Da gibt es so viele, die einfach mal Schilder hinstellen, nur weil irgendeine bescheuerte Regel, die überhaupt keinen Sinn ergibt, das jetzt ankreidet. Also pass mal auf, wir haben auf der A7 hier, wir haben auf der A7 ein Teilstück bei uns hier. Ja. Da ist angeblich, ich habe noch nie einen Zeitungsbericht, gut, in den letzten halben Jahren gar nicht, aber ich habe noch nie einen Zeitungsbericht gelesen, dass an dieser Stelle irgendwie eine Unfallgefahr wäre. Da haben sie reduziert bei Regen, also bei Nässe, auf 80. Das ist ungefähr so 7 Kilometer lang, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, und jetzt? Ich verstehe es nicht. Ja, dann. Ich verstehe es nicht. Aber es ist doch kein scheiß Problem, da dann 80 zu fahren. Man könnte auch 100 oder 120 fahren. Die bremsen runter auf 80. Ich verstehe es nicht. Dann fragst du nach. Weißt du was, wir machen das, pass mal auf, wir machen das jetzt. Wir haben hier in diesem Internet, wie heißt denn euer Bayern Autobahn? Also. Betriebsdingsbums. Betrieb, schreibe ich jetzt mal. So. Jetzt fragt der Herr Schaar vom NDR, fragt bei der Autobahndirektion Südbayern. Pass auf, wenn jetzt nicht schon 19.37 Uhr wäre, ich würde anrufen. So, Kontakte. Wo ist er? So, da gibt es die Hausanschrift. Die sagen, da ist eine erhöhte Unfallgefahr. Ja, so, und das reicht dir nicht? Da passiert nie was an der Stelle. Weil da 80 ist. Bei Nässe. Das ist erst seit einem halben Jahr wieder. Das war davor nicht. So. Ich nehme an, dass es durch die Spurrillen entsteht. Abteilung, weil das Betrieb und Verkehr. Johann Schmid heißt er. Ich schick dir die Nummer. Die steht hier. Zack. Komm her. Kannst du morgen anrufen. Ich schreibe das für nächste Woche auf. Sagst, Herr Schmid, guten Tag. Schöne Grüße von meinem Kollegen. Der wüsste das auch gerne. Von da bis da ist 80. Warum? Warum? Und dann sagt er, wegen Unfallgefahr. Und dann? Und dann sage ich trotzdem, ich kann doch den Kopf einschalten. Nee, kann ich nicht. Pass mal auf, weil... ich kann meinen Kopf nicht einschalten. Also, nein, ich schon. Aber na? Ich fahre ja 80. Ach, auf einmal? Ich fahre 90. Aber an mir vorbei fahren sie mit 120. Aber ist das dann dein Problem? Dass die an mir vorbeifahren mit 120? Ja. Nein, dass das Ding überhaupt da 80 ist und ich nicht 120 fahren darf. Wenn alle von der Brücke fahren, will ich auch von der Brücke fahren. Mach dein doofes Schild da weg. Oh Himmel. Haben wir noch andere Themen mitgebracht? Ja, also eine Menge. Also wir wurden ja regelrecht überschüttet von Andy bei Twitter. Der hat zum Beispiel einen Artikel gesehen in der Glocke, da hat ein Feuerwehrmann einen Wecker mit einer Axt ausgeschaltet und zwar in Münster-Gievenbeck. Da haben also Anwohner gegen 23.15 Uhr ein nicht enden wollendes, nerviges Geräusch gehört und haben sich bei der Polizei gemeldet und die Ordnungskräfte haben herausgefunden, dass trotz eines Schildes in einem Container für Elektroschrott ein Wecker drin lag, der geklingelt hat und in diesem Container wirkte das, dieser Container wirkte wie ein Resonanzkörper, wie ein Verstärker und deswegen war das so wahnsinnig laut, dass die Leute nicht schlafen konnten. Jetzt kamen die Beamten aber dummerweise mit der Hand nicht an den Wecker ran. Also haben sie gedacht, dann fluten wir einfach den ganzen Container mit Wasser, damit das Ding absäuft. Aber zum Glück war dann ein junger, schlanker Feuerwehrmann dabei, der schob seinen Körper zur Hälfte in die Einwurfklappe und schlug den Wecker mit einer Axt endgültig zu Elektroschrott. Ein Hoch auf die Feuerwehr. Ich würde den Mann feiern, wenn der das bei uns gemacht hätte, nachts um Viertel nach elf. Ja, der hat einen Zeitungsartikel so dafür bekommen. In der Glocke. Ja, immerhin. Da hättest du nämlich aber, dann schön da gesessen aber, mit deiner Zeitung. Hättest aber unbezahlt. Also der arme Mensch, der das in den Artikel geschrieben hat, hat noch nicht mal Geld dafür gekriegt, weil er umsonst im Internet stand. Viertel nach elf. Wieso hat er denn dafür kein Geld gekriegt? Wo sind wir denn da? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Das ist doch eindeutig eine Zeitung. Die Glocke erscheint auch in Print. Ah, okay, gut. Ich dachte, das wäre so ein Feed-Dingsbums. Nein, das ist eine richtige Zeitung. Nein, da steht Abo- und Leserservice. Warte mal, was kostet die? Das ist eine richtige, echte Zeitung, die zufällig eben auch dieses moderne Internet für sich entdeckt haben und da ihre Artikel zusätzlich publizieren. Damit wir sie hier auseinandertreten können. Da hat also ein Mensch mit dem Kürzel BE selbstverständlich Honorar für bekommen. Oder möglicherweise sogar Gehalt, wollen wir ehrlich sein. Also allein dieser, da hat jetzt einer kein Geld für bekommen, weil das kostenlos im Internet steht. Ja, ich dachte, das wäre so ein Newsfeed gewesen. Ich habe nicht gesehen, dass das eine Online-Zeitung ist. Ich konnte mir unter die Glocke mit Frakturschrift nicht vorstellen, dass das eine reguläre Zeitung ist. Wenn irgendjemand eine reguläre Zeitung ist, dann derjenige, der mit Frakturschrift seinen Namen oben drauf schreibt. Also das sehe ich sonst nirgends. Nee, ehrlich, ja, die Aufmachung von der Seite, das ist noch nicht mal Dings, es passt sich noch nicht mal an mein Format von meinem Bildschirm an. Diese von Schweine. Dem her dachte ich, das ist so ein Newsfeed, der billigste Basis ist und ich nehme alles zurück. Ja, und meinst du nicht auch eine Zeitung, die sonst nur Print kann nicht vielleicht auch kein responsives Design realisieren auf ihrer Homepage. Ich hoffe, dass die das können. Ja, ja siehst du, hat ja super kannst geklappt. Kannst du für 33,95 € bei Trägerzustellung und 36,95 € bei Post- und Landzustellung. Aha. Monatliche Kosten für die Printausgabe der Glocke. So, siehst du, davon kann mit man doch mit Frakturschrift als Logo. Übrigens, warum hast du jetzt Gievenbeck gesagt? Ja, was denn sonst? Na, weil ihr da oben doch immer zu Beck sagt. Ja, wir, heißt aber nicht in Münster. Ach so, ist Münster schon... Münster ist ja, das ist ja... Das ist, kurz und knackig. Das ist ja NRW. Mhm. Und da gibt's, also das bei uns, wenn es tatsächlich hier in Schleswig-Holstein einen Ort Gievenbeck gäbe, dann würde der möglicherweise auch mit CK geschrieben, aber das ist das sogenannte Dehnungs-C, wie es streng genommen auch in Lübeck drin steht. Das heißt also, streng genommen müsste man Lübeck sagen, Macht aber keiner, weil da halt CK steht und die Leute halt denken, CK ist immer kurzer Vokal. Aber aus genau dem Grund ist der Hamburger Stadtteil Barmbek irgendwann mal umbenannt worden und die haben das C nämlich weggestrichen, damit die Leute dann jetzt mal aufhören, Barmbek zu sagen, weil die so genervt davon waren. Ja, the more you know. Das ist auch eine schöne Geschichte. Ja. Einfach mal das C rausstreichen. Genau, und das ist wirklich so eine norddeutsche Besonderheit, das ist ein Dehnungs-C. Und das gibt es tatsächlich auch, wenn man das, also wir haben ja letztes Mal gelernt, wie man googelt. Vorsicht. Bitte? Ihr habt das ja wohl sehr eindeutig demonstriert. Hallo. Ja, was? Auf einmal konntest du unsere Apple Podcast Bewertung aufrufen. Kommen wir gleich zu. Also hat sich ja wohl gelohnt. Es hat sich vor allem für den Kommentar gelohnt. Ja, bitte sehr. So, und wenn du jetzt nach Dehnungs-C das mal versuchst mit der Suchmaschine deines geringsten Misstrauens, dann wirst du einen Wikipedia-Artikel finden. Weißt du, was ich so schön an dir finde? Na? Dass du uralte Kamellen, die wir schon vor 10 Episoden durchgekaut haben, nochmal so aufbereiten kannst, dass ich mich unterhalten fühle. Gelernt ist gelernt. So, ist mein Beruf. Ja, jetzt erzähl mir mal lieber, warum die Frau die Hosen runterzieht. Das war quasi die Hosenrunterdiebin. Montagmittag in Hemer im Sauerland, da hat eine scheinbare Kundin, eine Mitarbeiterin einer Apotheke damit überrumpelt, dass sie ihre Hose runtergezogen hat und dann halb nackt dastand. Die kam also rein, klagte über Schmerzen im Gesäßbereich und die Mitarbeiterin holte ihr ein Medikament dagegen und jetzt legte die aber einen 200-Euro-Schein auf die Theke und während die Mitarbeiterin das Wechselgeld vorgezählt hat, hat diese Kundin, in Anführungszeichen steht das hier, ihre Hose runtergezogen, stand da halb nackt und diesen Überraschungsmoment nutzte die Tatverdächtige, ihren 200-Euro-Schein und das Wechselgeld zu schnappen und zu flüchten. Und das ist jetzt genau die Frage, da habe ich Fragen nach. Also zum einen geht es jetzt natürlich um Diebstahl und exhibitionistische Handlungen. Und offenbar hat sie das schon mal gemacht in Iserlohn. Mhm. So, aber ich habe jetzt so eine Verständnisfrage. Ist sie jetzt tatsächlich, hat die Leute so doll überrumpelt, dass sie mit den Hosen an den Knöcheln schneller war als jeder, der in der Apotheke ist? Verstehst du, wie ich meine? Siehst du, wie ich denke? Im Pinguingang aus der Apotheke mit 400 Euro in der Hand, die Popo wackelnd raus. Das ist wieder dieser billige Produktion eines Zeitungsberichts. Der hat nicht geschrieben, dass sie in dem Moment die Hose wieder ratzfatz hochgezogen hat und rausgesprungen ist mit hochgezogener Hose. Ja. Jetzt müsste man mal gucken, was ist denn, warte mal, man kann das ja grundsätzlich nachrecherchieren, das ist ja eine sogenannte OTS-Meldung. Sehr löblich, dass du da nochmal nachhakst und die andere Seite auch noch wissen möchtest. Aber ich denke mal, die hat wirklich in dem Moment, wo die Mitarbeiterin das Wechselgeld gezählt hat, zog sie plötzlich ihre Hose runter, zu schnappen. Ja, das ist aber, wie lange hat die sich denn überrascht? Da hat die Frau sich, die entstehende Überraschung, nutzte die Tatverdächtige ihren 200-Euro-Schein und das Wechselgeld zu schnappen und zu flüchten. Mhm. Wie lange ist man denn überrascht? Das ist nämlich genau die Frage. Minutenweise irritiert. Ist die möglicherweise gar in Ohnmacht gefallen? Ich möchte nicht wissen, was die gesehen hat. Aber interessant, ich finde diesen Artikel gar nicht in den Pressemitteilungen der Polizei. Es ist ganz witzig, jetzt ist es eine exhibitionistische Handlung. Ja, natürlich. Wenn die Frau nichts geklaut hätte, wäre es dann eine solche Handlung noch gewesen? Was nochmal? Naja, sie wird jetzt wegen Diebstahl und exhibitionistischer Handlung gesucht. Mhm. Wenn sie jetzt nicht geklaut hätte, dann wäre sie jetzt natürlich, würde sie nicht wegen Diebstahl gesucht werden, ganz klar. Aber wäre es dann immer noch eine exhibitionistische Handlung? Ja, selbstverständlich. Wäre es dann immer noch? Ja, klar. Wenn du die Hose runterziehst und dich nackig präsentierst, jemandem, der das nicht vorher mit dir abgesprochen hat und das gerne möchte, dann hast du dich exhibitioniert. Naja, aber sie hat ja gesagt, sie klagt über Schmerzen im Gesäßbereich. Das könnte ja auch so ausgelegt werden, ich habe die Hosen runtergelassen, um der Apothekerin zu zeigen, wo ich Probleme habe. Dotti, jetzt mal unter uns. Hinterfragen ist ja schön und gut. Aber du ziehst doch nicht im Kundenbereich einer vollen Apotheke deine Hose runter und sagst, hier, Frau Apothekerin, gucken Sie mal, da tut's weh. Das kann ich mir nicht, also nein. Damit geht man zu einem Arzt, der das in seinem Sprechzimmer sich genau anguckt und nicht, wie du vielleicht erwarten würdest, im Wartezimmer, wo andere Kunden sind oder gar am Tresen vorne bei der Anmeldung. Ich jetzt nicht, aber ich meine, da mit exzeptionistischer Handlung kommst du nicht durch. Ich glaube, da wirst du nicht bestraft für. Oder? Okay, also du kannst ja mal scheißhalber in der Apotheke gehen. Nimmst vielleicht, weißt du, wenn du vielleicht so einen langen Lodenmantel hast oder sowas, oder so ein Trenchcoat. Trenchcoat ist gut. Genau. Dann kommst du rein, sagst, guten Tag, ich habe hier Probleme, knapp unterhalb vom Bauchnabel, wenn sie mal schauen möchten. Und dann kannst du ja mal fragen, war das jetzt exhibitionistisch oder nicht. Wenn du natürlich vorher die Hose du weißt, wie ich meine. Ja, ich überlege gerade, ich habe gerade Kopfkino. Okay, mach mal mit deinem Alligator weiter. Nee, ich suche immer noch diese Pressemitteilung. Ich habe den Vorfall aus Iserlohn gefunden, aber den anderen nicht. Doch, ach, das Donnerwetter, das steht alles in einem. Warte mal, also. Freitag, 11.15 Uhr, betrat eine Frau eine Apotheke im Uhl durch den Eingang Breukerstraße. Und dann legte sie erstmal wortlos was aus dem Regal auf den Tresen, hat bezahlt. Darauf dreht sie sich um und gab wieder wortlos zu verstehen, dass sie einen Juckreiz am Gesäß verspüre. Wortlos. Ja, komisch, ne? Ja. Und der Angestellte ging los, holte ein geeignetes Präparat. Bei der Rückkehr fand er die Frau im hinteren Bereich der Apotheke vor. Also die ist aus dem Kundenbereich rausgegangen. Mehrfach ließ sie ihre Hose runter, zeigte ihr nacktes Gesäß. Er schmiss die Frau raus und erst später fiel ihm auf, dass aus seinem Privatportemonnaie Bargeld fehlte. Er erstattete Anzeige. Ja gut, das ist natürlich... Und das ist ja komplett anders. Liebe Glocke, ja. Ich weiß, er hört mit. So geht's nicht. Das ist doch völlig was anderes. Da hätte ich jetzt fast 36 Euro für einen Monat bezahlt, um diesen falschen Artikel zu bezahlen. Da müssen wir drüber sprechen. Naja, immerhin. Aber das ist doch... Warte mal. Iserlohn Hema. Ist das weit auseinander? Nee, das ist wohl irgendwie übereinander. Also es sind zwei... Die kommt damit auch mehrmals durch, in der gleichen Gegend. Ja, das ist ja auch. Eben. Da kann man ein Geschäftsmodell machen. Die Apotheke ist in Hema und am selben Freitag kurz vor 13 Uhr in Iserlohn, untenrum blank gezogen in einer Praxis. Da kommst du wieder ins Spiel. Also Praxis, jetzt wieder der Arzt. Ja, das war der Arzt. Ach so. Und da war sie sogar in Schlappen und hat auf der Flucht die Schlappen verloren und auch nochmal die Hose runtergezogen. Ob die vielleicht nicht großartig. Ganz großartig. Hör mal zu. Was? Also ich lese jetzt nochmal vor, was da in Iserlohn passiert ist. Am selben Freitag, kurz vor 13 Uhr, hat in Iserlohn eine Frau mit Kopftuch und Mundschutz unten herum blank gezogen. Mitarbeiter einer Praxis überraschten sie, wie sie in einem privaten Nebenraum Gegenstände durchwühlte. Auf Ansprache flüchtete sie. Eine Mitarbeiterin versuchte sie festzuhalten und entriss ihr dabei die Handtasche. Sie verlor im Flur ihre Schlappen und flüchtete barfuß in Richtung Ellebrecht-Kreuzung. Auf der Flucht zog die Frau auf der Straße ihre Hose runter und präsentierte der Verfolgerin ihr nacktes Gesäß. Die Flucht führte die Frau in die Untergrüner Straße hinunter, bis sie in Höhe eines Grills über die Treppen in Richtung Netto nutzte und außer Sicht geriet. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei stellte die verlorenen Schuhe und die entrissene rosafarbene Handtasche sicher. In der steckten zwar keine Papiere, dafür allerdings mehrere hundert Euro Bargeld. Donnerwetter. Siehst du mal, das sind so die Einspalter, die du immer überliest, weil du nur immer die Überschriften liest. Ja, Moment mal, aber bei der Glocke liest es sich ja komplett anders. Tja. So, da geht's schon mal, sie knackt über Schmerzen im Gesäßbereich, eine Mitarbeiterin der Apotheke. So, und dann war von hinten im hinteren Bereich der Apotheke, ist auch geil, das Jucken im Gesäß und hinterer Bereich der Apotheke. Gut, da ist überhaupt keine Rede von. Das ist ja spannend. Also ich weiß, im Journalismus wird auch mal was verkürzt, aber so eigentlich nicht. Das ist völlig umgedreht vom Sinn irgendwie. Ja, also da müssen wir dann darauf achten, dass wir beide Links in die Shownotes stellen zum Vergleichen. So geht es ja nicht. Das ist ja unglaublich, was man hier alles rausfindet. So, aber wir wollten über Alligatoren in der Isar sprechen, ein ganz ungewöhnlicher Fund. Also, ein Spaziergänger aus dem bayerischen Ismaning traute seinen Augen nicht. In einem tief hängenden Ast an der Isar entdeckte er einen Alligator. Das Tier war allerdings ausgestopft. Okay, das ist schon gut. Aber woher wusste der aus der Entfernung, dass es ein Alligator und kein Krokodil ist? Das erkennt man an der Nasenform. Ah, okay. Sagst du jetzt so? Nee, ist tatsächlich so. Ist so, okay, weiter. Ich werde also einen entsprechenden Artikel verlinken, in dem der Unterschied zwischen Krokodil und Alligator erklärt wird. Also halben Meter lang, das Maul halb aufgesperrt, das holte der Mann selber aus dem Wasser, bevor die Polizei eintraf. An demselben Ast hatte sie aber außerdem eine ausgestopfte Meeresschildkröte verfangen, die der Spaziergänger ebenfalls herausfischte. Und jetzt wird ermittelt, wer die Viecher in den Fluss geworfen hat. Und weil es echte Tiere waren, die einfach nur präpariert wurden, liegt vermutlich ein Verstoß gegen das Artenschutzabkommen vor, weil solche Präparate nicht eingeführt werden dürfen nach Deutschland. Deswegen hat die Naturschutzbehörde auch eine Information darüber bekommen und wird jetzt ermitteln. Aber so, andererseits. Und jetzt die gleiche Frage wie beim letzten Mal bei den Geldscheinen, wo die Frau aus dem Auto die falschen Geldscheine rausgeschmissen hat. Erinnerst du dich? Es war keine Frau. Du hast vermutet, dass die Frau neben ihm saß und ihm eine Szene gemacht hat. Eine Person hat es rausgeschmissen, genau. Warum will man plötzlich diese Tiere loswerden? Das ist ja Teil der Ermittlung. Das können wir ja jetzt recherchieren. Wir brauchen die Polizei ja nicht dazu. Also, wir haben solche Viecher bei uns zu Hause rumstehen. Ja. Finden die irgendwann doof? Außerdem setzen die Staub an. Das ist eine Riesenferkelei, die immer abzuwischen. Also sind wir der Meinung, wir wollen die Dinger entsorgen. Dann kommt es mir schon logisch vor, die Dinger am Wasser loszuwerden, oder? Weil sie ja auch Amphibien sind, natürlich. Nein, damit es nicht so auffällt. In die Papiertonne brauche ich nicht schmeißen, die ist ja bei dir schon mal voll. Außerdem wäre das. Das ist falsch. Genau der Punkt, das ist auch noch richtig. Ja. Also würde ich es vermutlich auch irgendwo an einem Gewässer irgendwo. Die Frage ist, ob ich so einen Humor hätte, das auch noch so zu drapieren, dass die Leute dann eventuell erschrecken. Naja, also ich glaube nicht, dass das drapiert ist. Also das ist ja, steht ja hier auch. Ja, na gut, okay. An einem Ast entdeckte er einen Alligator. Also für mich klang es beim Lesen so, als hätte der sich da so verfangen. Das kann natürlich auch sein, dass sie das ins Wasser geschmissen haben, das Viechzeug da drum geschwommen ist und sich dann im Ast verhangen hat. Genau, also das muss gar nicht mal in Ismaning selber passiert sein, sondern war vielleicht ganz woanders. Das in Schmiesmaning. Ja, du kannst ja schlecht beim Wertstoffhof abgeben. Also da stellt doch keiner Fragen, oder? Wenn du jetzt sagst, das ist aus Plastik. Hast du eine Ahnung? Ich war mal, wir haben bei uns mal entrümpelt, als da haben wir noch in Kiel gewohnt und das war noch eine ganz andere Geschichte. Genau, richtig. Das war, wir hatten von der Werbeagentur, wo ich damals gearbeitet habe, hatten wir so eine Aktion gemacht für einen Kunden. Beachcross Golf war super geil. Und wir hatten da irgendwie so ein bisschen Kram zusammengesammelt aus verschiedenen Kellern von Freunden, die gesagt haben, komm, ich will sowieso ausmisten. Hier könnt ihr haben für euer komisches Spiel. Müsst ihr euch aber nachher um die Entsorgung kümmern. Und da war dann unter anderem dabei, weiß ich nicht, keine Ahnung, alter Gartenstuhl und ein verbeulter Grill und so ein Sheet. Und den haben wir nachher alles zum Wertstoffhof gefahren. Da hat auch tatsächlich eine Zeit lang keiner Fragen gestellt. Aber dann kam dann irgendeiner von den Mitarbeitern an und sagte, hast du denn dafür ein schönes Seil? Das war halt irgendwie so 1,20 Meter neon-orangefarbene Schnur. So ungefähr dick wie mein kleiner Finger. Also und jetzt also wirklich nichts, was man gebrauchen könnte. Auf den ersten Blick, aber er hatte da eine Verwendung für und hat gefragt, ob das okay wäre, wenn er sich die mitnähme. Klar, machen Sie mal. Und ich glaube, wenn du jetzt auf dem Wertstoffhof stehst, zwischen 5 Containern und fragst dich so, wohin mit meinem ausgestopften Krokodil, dass der möglicherweise vorbeikäme und sagen würde, Mensch, brauchst du das noch? Ich würde mir das sonst über den Kamin hängen. Weiß der Geier was. Okay. Ich dachte, du meinst jetzt, da kommt jemand an und sagt, ist das echt? Auch das kann ja passieren. Da glaube ich jetzt eher nicht, dass da jemand annehmen würde, dass da wirklich ein echtes Tier da runtersteckt. Wie läuft es denn eigentlich bei euch, wenn ihr zum Wertstoffhof fahrt? Also bei uns ist es so, du kommst dann irgendwo dahin und dann hältst du vorne an und da kommt dann ein kompetenter Mitarbeiter und du sagst, ja, ich habe hier dies, das, Ananas, diese ganzen Sachen auf meinem Anhänger oder in meinem Kofferraum. Und dann sagt er dir, ja, Elektroschrott ist das hier und dann tust du das in Container 5. Das andere ist Restmüll, das kommt dann dahin. Da musst du dann nochmal gucken, wie viel das ist. Da nehmen wir pauschal irgendwie 5,70 Euro für. Und dieser Sack mit dem Papier, den tust du irgendwo da hinten in die Halle auf der rechten Seite. Wie ist das bei euch? Also sprich, ich würde, ich würde ja schon gleich bei dieser Eingangskontrolle durchfallen, weil er sagen würde, ausgestopfte Tiere nehmen wir nicht an und Exoten schon mal gleich gar nicht. Also du schaust erstmal, dass du am Eingang des Wertstoffs so schneller bist als alle anderen, damit du dann den Platz kriegst, wo du unbedingt hin willst. Dann stellst du dich dahin, machst einen Kofferraum aus, nimmst das Zeug und schmeißt es weg. Also, ach, ihr könnt einfach so drauf fahren, ohne dass da jemand ankommt? Ja, erstens das. Also jetzt zur Corona-Zeit nicht, da hatten wir sogar eine Einbahnstraße, weil das sonst so voll gewesen wäre. Da kamen die Autos nicht mehr rausgefahren, weil so viele reingefahren sind. Mhm. Aber in normalen Zeiten fährst du einfach drauf, suchst dir einen Parkplatz, also einen Stellplatz eingezeichnet und nimmst dann dein Zeug raus und bringst es dahin, wo du es hinbringen willst. Wir haben ja die gelben, grünen Tüten, die mit Plastik. Und da weißt du, wo sie hingehören. Da ist auch ein großes Schild drüber, dass da die Plastikabfälle hinkommen. Dann hast du dein Schnittzeug von der Gartenabfälle. Da weißt du, wo du es hinbringen sollst. Dann hast du dein grobes Zeug, was nicht in die Mülltonne passt, also dieses Sperrzeug. Das weißt du, wo du es hinbringen musst. Du weißt, wo du die Glasflaschen hintust, wo du Metall hintust, wo du Bauschutt hintust. Das siehst du ja alles, ist ja alles angeschrieben. Und dann bringst du es hin. Und wenn du es nicht weißt, stehen da Menschen zur Verfügung, die du fragen kannst. Das ist bei uns tatsächlich so, du fährst hin, hältst am Eingang erstmal an, dann kommt jemand und guckt, was du dabei hast, um auch zu ermitteln, was davon gebührenpflichtig ist. Also wenn ich jetzt irgendwie den halben Inhalt einer Restmülltonne dabei habe, dann muss ich dafür bezahlen zum Beispiel. Nee, wir nicht. Nur wenn wir einen ganzen Hänger voll bringen würden und würden sagen, das will ich loswerden. Also einen ganzen Hänger voll, keine Ahnung, in eine ganze Wohnungseinrichtung jetzt drin wäre, dann müssten wir das abklären mit denen. Aber bei kleinen Teilen, so ein Kofferraum voll oder so, ist das überhaupt kein Thema. Nee. Verrückt. Na, also klar, da wird auch nochmal unterschieden. Also ich habe auch nach einem Wasserschaden, den wir bei uns in Kiel im Keller hatten, da habe ich auch schon mal so einen Anhänger voll Kram hingefahren und der sagte auch, ja, also die, sag mal, 2/3, das ist Sperrmüll, das kannst du da hinten hin tun, das war auch okay und kostenlos, aber dann waren halt ein paar Sachen dabei, wo er gesagt hat, naja, das hier ist Restmüll einfach aus dem Grund, weil du das auch in der normalen Mülltonne hättest entsorgen können und Restmüllanlieferungen sind kostenpflichtig. Ja, genauso wie manche Bauschuttanlieferungen auch, wenn das irgendwie so Richtung Sondermüll geht oder so oder behandeltes Holz, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Das hängt ja auch, ist ja von Kreis zu Kreis unterschiedlich. Ja, genau. Nee, also wenn wir etwas haben, was in unsere Mülltonne passt, das ist klar, logisch. Aber wenn es da so ein riesen Lampenschirm mit Ständer und so ist, dann wird das dort abgegeben. Dann ist das wie Sperrmüll, was du sonst an die Straße stellen würdest. Dafür gibt's einen eigenen Container. Eine Lampe ist also Elektroschrott. Früher gab's ja diesen Sperrmüll, oder? Gab's ja, oder gibt's den immer noch? Wo Lampe dann ist Elektroschrott, so geht's schon mal los. Ja, oder Elektroschrott, ja, okay. Nee, und also aber, ja, es gibt halt bei uns natürlich gibt es auch Sperrmüll. Zweimal im Jahr kannst du anmelden, musst du jetzt auch. Also es ist jetzt nicht mehr so, früher, das kenne ich auch noch, da wurde das einfach zu bestimmten Terminen an die Straße gestellt und dann wurde der ganze Bums abgeholt. Und jetzt ist es halt so, du musst eben dann anrufen oder so eine Karte ausfüllen, es geht auch online und kannst dann sagen, ich habe diese Gegenstände und dann darfst du eben ein Elektro-Großgerät, einen Kühlschrank oder ein Herd oder sowas, das darfst du noch mit anmelden, aber nicht zwei. Das zweite ist dann kostenpflichtig und das musst du selber abgeben, das nehmen die nicht mit. Ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß bloß, dass es wenn es nicht mehr in haushaltsüblichen Größen ist, dass man dann nicht mehr zum Wertstoffhof kann. Also wenn wir auf den Wertstoffhof gehen und wir hatten einen ganzen Hänger voll, dann ist das nicht mal haushaltsübliche Mengen, sondern ist das halt nicht gewerblich gerade, aber ist einfach zu viel. Und dann müssen wir entweder zahlen oder wir müssen sogar anrufen und es holen lassen. Das weiß ich jetzt gar nicht, ja. Aber nee, so Kleinigkeiten wie mal eine alte Kommode oder so kannst du auch hinbringen und da abgeben, fertig. Oder eine Matratze, eine alte. Bringst du halt hin, tust du reinschmeißen, fertig. Ja, so und wie kämen wir jetzt, ich wollte nochmal. Alligator. Genau, also in unserer Nordfriesland-Abfall-App sind ausgestopfte Tiere nicht drin im Abfall-ABC. Da könnte man jetzt halt nach Tierkadaver suchen, da musst du dann halt zur Tierkörperbeseitigungsanlage fahren. Das ist wieder was anderes, genau. Das ist wieder was anderes, genau. Aber da könnte man es doch hinbringen. Naja, aber auch die wollen ja wissen. Ist also, doch ein Kadaver. Naja. Glaubst du, die würden nachfragen wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Also und ausgestopfte Tiere. Wenn man das Ding geschreddert hätte, klein gemacht hätte und in die Mülltonne geschmissen hätte, hätte das auch keiner gemerkt. Das heißt, du würdest dann zum Baumarkt fahren und dir so ein Gestrüppschredder ausleihen und da den Alligator rein? Oder wie würdest du es machen? Was wäre dein Ansatz für das perfekte Verbrechen? Ich weiß nicht, was wir für Werkzeug in der Garage haben. Irgendwas, was. Eine Axt? Eine Säge? Eine Axt? Irgendwas klein. Ich dachte, du wolltest den schreddern. Klein machen. Weiß ja nicht. Klein machen, dass er in die Mülltonne passt. Und dann möglichst viel anderen Müll oben drauf schmeißen und hoffen, dass keiner genau reinguckt. Das ist ja nämlich, was das bei uns teilweise auch passiert, dass dann der Restmüll kontrolliert wird, also in den größeren Städten, dass sie dann im Zweifelsfall auch mal eine Tonne stehen lassen und sagen, das müsst ihr erstmal ordentlich sortieren, hier ist falscher Müll drin. Haben wir auch schon gehabt. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das sein Begehr war, aber das habe ich auch schon mal beobachtet. Müllmann ist gekommen, die Mülltonne war nicht ganz zu, das war jetzt unser Fehler, das soll ja eigentlich auch nicht sein. Die muss ja den Deckel wirklich schließen, sonst nehmen sie normalerweise nicht mit. Und dann hat er sie aber nochmal zugedrückt und hat gesehen, dass da eine Tasche drin lag. Und dann hat er die Tasche aufgemacht und reingeguckt und da lagen noch Arbeitshandschuhe drin. Alligatorreste. Und die haben wir weggeschmissen. Und er fand es anscheinend noch so gut, die Arbeitshandschuhe, dass er sie sich genommen hat, die Tasche wieder reingeschmissen hat. Und das ist genau das, was ich vorhin mit dem Seil meinte. Die haben für alles, also gibt es echt Leute, Verwendung. Die für alles nochmal eine Verwendung haben. Das sind eigentlich so, wie heißen die nicht Prepper? So, wie heißen die, die alles aufheben? Messies. Ja, genau. Mhm. Das kann gut sein. Das sind eigentlich versteckte Messies, die da arbeiten. Das kann gut sein, ja, genau. Andere Geschichte kommt auch von Andi über Twitter, also er ist ja echt unsere Schattenredaktion dieses Mal. Im Streit um Mindestabstand im Supermarkt hat ein Mann in Bochum einen anderen mit einem 2 Kilo Rinderfilet ins Gesicht geschlagen. Sehr gut. An der Schlange, an einer Fleischtheke in Bochum ist das passiert. Hau ab hier oder ich hau dir gleich in die Fresse, hatte ein 48-Jähriger den Mann hinter ihm zuvor angesprochen. Der 53-Jährige trat daraufhin einen Schritt nach hinten. Das soll den aufgebrachten Fleischkäufer aber nicht von dem Schlag abgehalten haben. Er sei in seiner persönlichen Sphäre verletzt gewesen, sagte er wenig später der Polizei zur Begründung. Wegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei in Bochum am Montag mitteilte. Persönliche Sphäre verletzt. Naja, gut, so mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ne? Also ich persönlich mag das ja auch nicht, wenn mir Leute zu nahe kommen, schon in normalen Zeiten nicht. Und jetzt ist es durch diese Corona-Abstandsregelung, da hält sich ja nun längst nicht jeder dran, seitdem wir alle mit Maske rausgehen. Das ist echt, echt anstrengend. Und ich habe einfach zu selten 2 Kilo Rinderfilet dabei. Sonst würdest du auch zuhauen. Würde ich auch um mich schlagen, ist selbstverständlich. Ja, natürlich. 2 Kilo Rinderfilet mit einer Kraft eines 53-Jährigen. Das kann 48. schon ein bisschen weh. 48, okay. Der andere. Achso, ja, den 53-Jährigen. Das kann schon wehtun, oder? Ja, da kannst du von ausgehen, ja. Ist da noch ein Knochen? Nee, Filet ist kein Knochen. Filet ist kein Knochen drin. War auch vorher keiner. Ja, genau. Ja, gut. Kann man machen. Kann man machen. Ich überlege gerade, was sonst noch in Frage gekommen wäre. An der Fleischtheke natürlich nicht allzu viel, aber ich stelle mir das so in der Obst ab. Du kannst doch hier schön irgendwie mit so einer 800 Gramm Dauerwurst, da hast du doch viel, viel, viel mehr Schaden angerichtet. So eine, bei euch heißt das Mett, oder? Bei uns Salami. Ja. Mett ist nicht gleich Salami. Also ja, es gibt das, ich habe ehrlich gesagt, muss ich gestehen, dass ich diesen Unterschied noch nicht ganz verstanden habe. Ich war mal, das war bei der Subscribe in Köln, da war ich mit meinem lieben Freund Christoph gegenüber beim Metzger und wir hatten dann in einem anderen Laden, hatten wir uns Brötchen geholt und wollten dann bei dem Metzger noch ein bisschen Wurst besorgen und er sagte, ich hätte gern von der Mettwurst. Und da lag aber etwas, das für mich aussah wie Salami. Ich habe dann aber im späteren Gespräch, weil ich dann halt der Metzger guckte so ein bisschen wie ein Fahrrad. Ich habe dann gesagt, er meint die Salami. Und darauf wurde ich dann länglich belehrt, dass Mettwurst und Salami nun wirklich nicht das gleiche ist. Aber ich kann nicht sagen, was der Unterschied ist. Da möchte ich doch sehr drum bitten, dass kompetente Menschen aus Schleswig-Holstein uns in den Kommentaren ein bisschen Abhilfe verschaffen. Und kompetente Menschen aus Hessen sollen doch bitte sagen, was der Unterschied zwischen zwischen Ahle Wurst und Salami ist. Keine Ahnung. Bei uns gab es nie Ahle Wurst. Okay. Das haben wir. Aber das ist doch auch so eine Feste. Ich habe immer gedacht, es wäre vielleicht so eine Art Grützwurst, die man ausdrücken kann oder aufs Brot noch so leicht andrücken kann, schmieren kann. Aber das muss ja so ein richtig festes Ding sein, oder? Keine Ahnung. Nie gegessen. Okay. Aber Salami hast du als Kind schon gegessen? Ja, selbstverständlich. Ja. Und dann bist du nicht hin und hast gesagt, ich möchte bitte eine Salami. Und die Frau hat gesagt, na, Salami haben wir nicht. Ahle Wurst heißt das bei uns? Nicht. Nee. Nö. Wusste immer gleich jeder, was ich meine. Aber was zum Beispiel eine Spezialität in Dithmarschen ist, die ich hier sehr gerne schätzen gelernt habe, ist bunter Stuten. Da nimmst du einfach, das ist Rosinenstuten mit ein bisschen Butter drauf und dann wahlweise Käse oder Mettwurst. Super lecker. Stuten hätte ich jetzt was Süßes für. Ja, ist es auch. Rosinenbrot. Ja. Und dann mit Mettwurst drauf. Ja, super lecker. Ja. Diese Mischung aus süß und herzhaft, das ist wie Ananas auf der Pizza. Du magst es oder nicht? Ah, okay. Das ist ein Argument. Ja, okay. Das ist wie Käse mit Käse mit Erdbeermarmelade. Oder Paprikamarmelade. Paprikamarmelade? Ah, herrlich. Was ist denn das? Paprikamarmelade. Nie gehört, nie gesehen. Nicht? Oh, herrlich. Habe ich vorhin erst gegessen. Zu meinem Käse, den ich aufgeschnitten habe, eine schöne Paprikamarmelade dazu. Und die ist dann auch süß. Die ist dann auch süß, ja. Aber schmeckt nach Paprika. Ja. Donnerwetter. Also Käse mit Erdbeermarmelade kenne ich. Esse ich auch sehr gerne. Ja, kenne ich auch. Oder mit Ketchup. Aber kann ich verstehen. Ja. Oder Wurst mit süßem Senf. Ja, kann man genau. Ja auch essen. Natürlich. Mhm. So, aber und wenn du sagst, das ist lecker, warum ist dann für dich ein Rosinenbrot mit Wurst? Ja, stimmt. Mit Wurst? Hast du recht. Lass mich überzeugen. Ich probiere es beim nächsten Mal aus. Ich aber das war jetzt im ersten Moment so ein Trocknen mit Rosinen und süß und dann eine Leberwurst. Kam mir jetzt etwas seltsam vor, aber du hast recht. Isst man ja öfters mal. Ne? Mettwurst. Wichtig. Ja. Dieses so ähnlich aussehend wie Salami in Wurstscheiben. Nicht zu verwechseln mit Mett. Ja. Ne, das ist ja mehr so wie Hackfleisch im Prinzip. Mhm. Bisschen anders. Aber im Wesentlichen. Also wir müssen auf jeden Fall, wenn du sowieso für deinen Sommerurlaub irgendwie einen Aufenthalt am Meer planst, dann sollten wir vielleicht eine kulinarische Reise durch die Metzgereien von Schleswig-Holstein machen. Weißt du, wie viele Millionen Menschen in Deutschland einen Aufenthalt im Sommer am Meer planen? 4? Ja. Naja, siehste. Nee, 4 Millionen? Naja, achso, nee, 4 Leute dachte ich. Naja, egal. Nee, 4 Millionen wahrscheinlich, wenn es reicht. Nee, also das haben wir jetzt schon abgeschminkt, dass wir Richtung Ost- oder Nordsee fahren. Das kannst du nicht machen. Da fahren ja alle hin. So. Da wird es richtig voll werden. Oder Richtung zu uns hier runter. Deswegen müssen wir auch flüchten. Hast du das mitgekriegt zufällig, die Berichterstattung vom letzten Wochenende vom Verlängerten? Nein. Oder war es sogar am Pfingstmontag? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann das war. Da war bei uns hier Land unter, weil die Leute uns überrannt haben, die Urlauber. Also die Berge waren voll. Und es wurde ganz wild geparkt, ganz wild gekämmt. Die standen kreuz und quer, Zufahrtsstraßen wurden zugeparkt. Auch da, wo absolutes Halteverbot stand, Schild stand, wurde geparkt. Und jetzt sag nicht, das hätte ich auch gemacht. Nein. Natürlich hättest du das gemacht, denn du kannst ja mitdenken. Da, wo das Halteverbotsschild steht, stehen auf magische Weise keine Autos. Die Parkplätze sind alle voll. Hallöchen. Ja. Nein? Und auch kein rotes Schild, rotes Kreuz über der Fahrbahn. Aber das ist tatsächlich etwas, das wir gewissermaßen verpasst haben durch unseren Veröffentlichungstermin am 15. Denn das gab es bei uns auch so ähnlich. Und zwar am Pfingstwochenende und am Himmelfahrtswochenende. Da wurde für einige Orte in Schleswig-Holstein ein Betretungsverbot ausgesprochen. Dass nämlich die nordfriesischen Inseln St. Peter-Ording und Büsum gesagt haben, Tagestouristen kommen hier nicht rein an den verlängerten Wochenenden, an den Feiertagen, weil sie halt gesagt haben, wenn so viele Leute kommen wie sonst an diesen Tagen. Es war dann auch sehr warm und sehr angenehm, also man wollte dann auch ans Meer eigentlich. Dann können wir im Fall einer Corona-Infektion die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen. Deswegen durftest du also nur nach St. Peter-Ording oder Büsum oder zu den Inseln fahren, wenn du entweder dort wohnst, dort arbeitest oder eine Übernachtungsbuchung vorweisen konntest oder halt sonst eine Bestätigung, dass du da ein Zimmer hast, was ich durch eine Kurkarte, die du bekommst, weil du mehrere Tage dort verbringst. Und da gab es richtig auch Verkehrskontrollen durch Polizei und Ordnungsamt, das durchaus, damit es eben nicht zu voll wird. Und im Gegenzug haben die Orte an der Ostseeküste gesagt, ach Quatsch, wir haben so viel Platz, bei uns ist das nicht nötig, kommt man alle zu uns. Mit dem Ergebnis, dass dann so gegen 13 Uhr die ersten Ferienorte in der Nähe von Lübeck gesagt haben, unsere Parkplatzkapazitäten sind jetzt leider doch erschöpft und wir müssen jetzt alle wegschicken, die hier keinen Erstwohnsitz haben. Das war super. Mochten die Leute total gerne. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Nach dem, was ich hier so gesehen habe auf den Bildern, die hat es halt alle rausgedrängt, gell? Die wollten alle dahin, wo schön ist, nach diesen vielen Wochen, wo sie jetzt zu Hause gesessen haben. In ihren Buden, in ihren 60 Quadratmeter Wohnungen in München, wenn sie überhaupt so groß sind, und wollten halt alle in die Berge und dann haben sie uns hier überrannt. Ja, das sind natürlich auch, also das ist ja auch nachvollziehbar, das wird ja sogar empfohlen, also auch wieder nur so eine Internetgeschichte, das habe ich noch nicht irgendwo offiziell gelesen, aber halt, dass Leute sagen, jetzt in den Sommermonaten, in den warmen Tagen, müssen wir so oft raus, wie es nur irgendwie geht und so viele schöne Sachen machen, wie wir uns irgendwie hinbekommen, wie wir uns irgendwie realisieren können, damit wir, wenn wir tatsächlich dann in eine zweite Welle reinlaufen sollten im Herbst und es dann vielleicht tatsächlich zu Ausgangsbeschränkungen kommt, was wir alle nicht hoffen, aber was ja durchaus passieren kann, wir wissen es ja alle nicht, dass wir dann eben vorbereitet sind und wie diese kleine Maus in dem Kind in der Kindergeschichte dann Farben und Wärme, Sonnenstrahlen gesammelt haben für die dunklen Tage, die wir dann zwangsweise zu Hause sein müssen. Ja, kann ich durchaus verstehen, aber warum müssen alle zu Schloss Neuschwanstein, warum müssen alle nach Oberstdorf, wieso müssen alle nach Hindelang? Die Diskussion hatte ich auch, dass es Leute gab, die gesagt haben, wie kann das sein, dass ein Tourist aus Nordrhein-Westfalen oder aus Brandenburg jetzt hier zu uns ins schöne Schleswig-Holstein fahren darf und der darf nach Sylt fahren und ich als Schleswig-Holsteiner darf es nicht. So, wo ist da die Gleichbehandlung? So, warum lassen wir die Fremden rein und die einheimische Bevölkerung, die hier Steuern bezahlt, blabliblub, die muss draußen bleiben? Wo ich auch gesagt habe, so okay, es A, geht es nur um zwei Wochenenden und B, wir haben 1100 Kilometer Küstenlänge in Schleswig-Holstein. Man muss nicht zwingend nach Sylt fahren. Genau. Man kann auch woanders hin. Genau. Kann auch an die Ostsee oder an einen anderen Strandabschnitt. Nach Lübeck. Also nach Lübeck, genau, ist ja wunderschön da. Aber du kannst halt auch dich irgendwo anders an Deich setzen. Ja, eben. Und dann hast du halt, okay, dann ist eben das Blöde, du hast da halt keinen Gosch mit Weißweinschorle. Du hast da keine Buhne 16. Und selbst da, das ist ja auch komplett eskaliert, nach einem Bericht der Bild-Zeitung zumindest, dass auf Sylt in Höhe der Buhne 16 bis zu 3.500 Leute gefeiert haben. Wo dann die Polizei sagt, naja, ganz so viel war es nicht. Und es lag auch nicht an der Gastronomie, sondern an der öffentlichen Toilette dort. Da hat sich es ein bisschen gedrängelt. Oh, ja, okay. Ja, also, aber ganz genau weiß man es halt nicht, was da passiert ist. Es gibt Videos offenbar von oder auf Instagram, wo man das sehr deutlich sehen kann, dass da sehr viele Leute unterwegs waren und dass die nicht alle aufs Klo wollten. Aber die einen sagen so, die anderen sagen so, ich war nicht da, ich kann es nicht sagen. Also ich war an dem Wochenende auch in der Berge, aber ich musste nicht nach Oberstdorf und nicht nach Hindelang. Wir sind dann woanders hin und da waren wir Mutterseelen alleine, haben einen wunderschönen Moorweg sind wir gelaufen mit so verschiedenen Stationen, wo einem Lehrreiches über das Moor erzählt wurde und wir waren Mutterseelen alleine. Ja, man muss da nicht immer so in diese Hotspots fahren, deswegen auch nicht nach Sylt, wie du gerade gesagt hast. Es gibt doch bestimmt auch noch andere Stellen, wo man schön an den Strand kann. Ja, schön. Sehe ich auch so. Oder man fährt nach Hameln. Ja, das hat uns die liebe Silke zugeschickt. Sie hat nämlich einen Bericht von der ARD entdeckt, sogar vom NDR. Extra 3, genau. Genau. Und zwar geht es um Ampeln in Hameln, die den Rattenfänger zeigen sollen. Ich konnte mich irgendwie daran erinnern, dass wir das vielleicht schon mal angeschnitten hatten. Bestimmt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und da wurden jetzt tatsächlich nach einigem Hin und Her, weil die Ampeln erstmal abgelehnt wurden, dann aber wieder genehmigt wurden, wurden in Hameln Ampeln mit diesem Rattenfänger installiert. Aha. Allerdings komischerweise nur die grünen Ampeln, weil die roten nicht als solche erkennbar waren. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also das war ein bisschen seltsamer, habe ich nicht ganz verstanden, warum das so ist. Konnte ich mir auch nichts darunter vorstellen. Und diese Ampeln haben 3.700 Euro gekostet. Nach wenigen Tagen wurde aber neben dieser Ampel eine weitere Ampel aufgestellt mit dem normalen Zeichen. Aha. Weil diese Rattenfängerampel nicht richtig zu sehen war, aus dem Blickwinkel, wie die Fußgänger über diese Straße gehen wollten. Also musste eine zweite installiert werden, die um ein paar Grad davon abgedreht wurde, also verdreht wurde, damit dann auch jeder diese Ampel sehen konnte. Und jetzt waren zwei Ampeln nebeneinander. Hätte man nicht einfach die eine Ampel ein bisschen anders anbringen können? Ja, das verstehe ich eben auch nicht. Also in dem Bericht war, wie gesagt worden, dass die dann noch eine zweite anbringen mussten, damit die von der anderen Seite aus anständig zu sehen ist. Auch dann, wenn die zweite angebracht werden musste, aus welchen Gründen auch immer, frage ich mich, warum die dann nicht auch den Rattenfänger von Hameln abgebildet hat, sondern da dann eben das richtige Zeichen aufgebracht wurde. Tja. Und ja, jedenfalls so eine richtige, also eine sehr seltsame Sache, die da passiert ist. Und ich habe das Bild gesehen von diesem Rattenfänger-Ding. Also es ist auch, ja natürlich, für mich ist es immer noch egal, ob da ein Männchen zu sehen ist oder nicht. Wenn ein rotes Licht leuchtet, bleibe ich stehen. Und wenn ein grünes Licht leuchtet, laufe ich. Ob das jetzt ein Rattenfänger ist oder das normale Piktogramm, das es sonst so gibt, kann es mir ja im Grunde egal sein. Aber ich fand auch, die waren beide auch deutlich zu sehen. Also ja. Als solches zu erkennen. Würde ich jetzt also vom Anfangsbild des Beitrags in der Mediathek auch sagen. Also. Und vor allem, warum das grüne Licht ja, aber das rote nicht? Also ich habe den Bericht aber auch nicht gesehen. Das wird möglicherweise innerhalb dieser 3 Minuten erklärt, die der Film läuft. Keine Ahnung. Es ist, weiß ich nicht. Aber wenn du mit Herrn Schmid von der Autobahndirektion fertig bist, dann kannst du ja nochmal in Hameln. Genau. auch das erste Argument, warum es beim ersten Mal abgelehnt wurde, war auch, dass man das nicht als Mensch erkennt. Ja, was ist denn der Rattenfänger von Hameln anderes als ein Mensch? Das ist doch eindeutig zu erkennen. Da ist einer, der hat zwei Beine und pustet in eine Tröte irgendwie in seine Flöte rein und hat noch einen Hut auf, einen Umhang. Und das, selbst genau, das haben sie ja gut hinbekommen, den Umhang sichtbar zu machen. Und da ist also der Unterschied zu dem Piktogramm auf der anderen Ampel, den sehe ich jetzt nicht so groß. Also klar sehen die unterschiedlich aus, die unterscheiden sich eindeutig, aber also was soll man denn da sonst erkennen? Ein Alligator sicherlich nicht. Sehr. Jetzt warte mal, uns ist bereits bei der Inbetriebnahme der Rattenfängerampel aufgefallen, dass das Signal an den Rändern des Überweges nur schwer zu erkennen ist. Und deswegen wurde eine zweite Ampel links daneben installiert, damit auch die auf dem breiten Übergängerweg ziemlich außen stehen, erkennen können, ob die Ampel jetzt rot oder grün ist. Und diese zweite Ampel, da haben sie eben nicht den Rattenfänger verwendet, sondern da haben sie dann wieder normal. Na gut, wenn die Rattenfängerampel so teuer war, dann war das vielleicht auch die günstigere Variante. Das könnte ich mir vorstellen, weil letztlich dieses normale Standardpiktogramm, das hast du in der Straßenmeisterei im Regal liegen. Das genau, andere muss extra angefertigt werden. Euro kosten, ja. Und, was ich auch nicht verstehe, wie gesagt, warum ist die rote Ampel nicht mit einem Rattenfänger ausgezeichnet, sondern mit einem normalen Piktogramm. Vielleicht damit sie einen Überraschungseffekt haben oder weil sie gesagt haben, 3.700 Euro kriegen wir noch hin, aber darüber müssten wir es europaweit ausschreiben, keine Ahnung. Ja, angeblich, weil das nicht als solches zu erkennen war, aber man kann doch das genauso zeichnen wie das grüne Männchen. Im Gegenteil, dann steht es halt da. Dann steht es halt da, hat diesen Umhang. Die Füße zusammen und dann passt das eigentlich schon. Jedenfalls wurde die Ampel an einer Stelle installiert, wo die Stadtführungen vorbeiführen, die natürlich dann auch themenbezogen sind. Und da würden sich dann vor allem natürlich die Touristen drüber freuen. Das ist ja eigentlich auch der einzige Grund, warum man solche Ampeln installiert, weil es interessant ist für, fürs Marketing, fürs Stadtmarketing. Ja. Aber das, naja, gut. Fand ich jetzt ein bisschen, naja. Ja, gut. So muss ja auch jeder genug zu tun haben. Genau, so ist das. Jo, und dann haben wir ja letztes Mal ein paar lustige Tweets uns rausgekramt und da habe ich dieses Mal auch welche mitgebracht. Da hat, du hast eins retweetet. Habe ich? Da hat eine junge Dame geschrieben, dieses Jahr ist es das erste Mal, dass ich wegen Corona nicht auf die Malediven fliegen kann. Sonst war es immer wegen des Geldes. Ja. Das sagt auch alles aus, oder? Das sagt auch eine Menge aus. Schade finde ich, dass sie den offenbar irgendwo geklaut hat. Das schreibt sie da drunter. Also immerhin macht sie es öffentlich, dass sie sich das nicht selber ausgedacht hat, aber dass sie den Verfasser nicht ausfindig machen konnte. Also irgendwo muss sie es ja hergehabt haben. Naja, mein Gott. Ist das so verwerflich? Tweets klauen? Ich weiß es nicht. Retweeten ist gut. Ja, Tweets kopieren und selber einstellen ist böse, oder nicht? Ja, natürlich. Also, also es gibt ja wirklich Leute, die dieses ganze Twitter-Business irgendwie super ernst nehmen und also es gab ja früher mal so eine Seite fafstar.fm, da konntest du dann sehen, da gab es so ein Ranking irgendwie, wurden Tweets aufgelistet, die mehr als 1000 Sterne hatten oder mehr als 500, so bla. Und dann gab es Leute aus Twitter-Deutschland, die witzige Tweets gelöscht haben, wenn die nicht genug Sterne, also genug Favs und Retweets bekommen haben. Weil die dann nicht genug performt hatten. Die wollten dann auf ihrem Profil, wollten sie offenbar dann nur Tweets haben, die super, super durch die Decke gegangen sind. Okay. Und das sind halt auch die Leute, die dann allergisch reagieren. Und andererseits gibt's halt auch so Portale auf oder so Seiten auf Facebook, hier Made My Day fällt mir zum Beispiel ein, die halt auch ungefragt einen Tweet nehmen und den auf so eine Textkachel packen bei Facebook und Instagram posten und dann steht halt ganz unten sehr, sehr klein rechts in der Ecke der eigentliche Urheber des Tweets. Aber das fällt halt nicht auf und so fällt eben quasi der in Anführungszeichen Ruhm für diese witzige Einlassung, für dieses Bonmot, das fällt dann halt denen zu. So ähnlich ist es eben bei dieser jungen Frau, die da irgendwie zum Zeitpunkt des Screenshots über 5000 Gefällt mir Angaben bekommen hat. Irgendwo sitzt jemand, der sich das ausgedacht hat und der ist traurig, weil er nur 3 Likes darauf gekriegt hat. Das ist so wie, weißt du, es gibt so Menschen, die stehen irgendwie in der Runde zusammen, man unterhält sich, irgendjemand sagt was Witziges, keiner reagiert drauf, weil er vielleicht irgendwie zu leise war oder jemand anders gleichzeitig gesprochen hat, jemand anders wiederholt das einfach nur und alle lachen sich kaputt. Und das ist halt irgendwie das Gleiche. Natürlich hat so ein Tweet, das ist ja auch mehrfach schon festgestellt worden, der hat dann nicht so die Schöpfungshöhe, dass man darauf das Urheberrecht anwenden könnte. Da gibt's auch geteilte Meinungen zu, also, ja, ach Gott. Also, ich stehe dem zweigeteilt gegenüber. Manchmal möchte ich das sehr, sehr ungern, dass jemand Gedanken von mir oder Sprüche von mir sozusagen übernimmt, aber ganz häufig sehe ich das halt auch als eine Art von Auszeichnung an, wenn Leute sich irgendwas, das ich mal gesagt habe, in ihren aktiven Sprachschatz übernehmen. Es ist ganz, dass du gesagt hast oder dass du auf Twitter verteilt hast? Beides. Gibt's beides. Aha, okay. Also der Klassiker ist zum Beispiel, ich habe irgendwie eine Zeit lang habe ich immer mal so als Floskel benutzt, da wollen wir nicht kleinlicher sein als der Papst. Mhm. Das ist halt einfach so eine, keine Ahnung, das ist mir irgendwie mal eingefallen. Und jetzt habe ich das neulich in einem anderen Podcast gehört, wo das jemand so als Ausdruck benutzt hat. Und es ist natürlich eine Redewendung, die es eigentlich nicht gibt. Mhm. Und sagt ja, eigentlich ist man nicht päpstlicher als der Papst. Was inhaltlich aufs Gleiche hinausläuft, aber es ist halt was anderes. So, und das ist eben so eine Sache, wo ich dann erstaunt bin, dass Leute das offenbar so witzig fanden, dass sie es jetzt selber verwenden. Das ist doch was Schönes. Mhm. So, ich würde jetzt nicht sagen, du darfst das nicht. Ja gut, dazu hättest du ja auch gar keine Grundlage. Aber ist die Frage, wie weit man das dir dann noch zuordnen kann, wenn der das in dem Moment gerade ausspricht, ist halt die Frage, er hat das irgendwo mal aufgeschnappt, fand das cool und sagt es jetzt eben auch. Genau. Und das ist halt so. Frage ist halt, ob er noch weiß, dass es von dir kommt und dass er jetzt bewusst von dir was klaut. Ja, also, um so cool zu sein. Wie du bist. Also klauen ist da ein sehr, sehr, sehr starkes Wort. Ja, ne? Darum geht es nicht. Aber wenn wir jetzt das übertragen auf etwas, das jemand bei Twitter geschrieben hat, dann sieht es ja schon irgendwie ein bisschen anders aus, weil dann hast du ja was Schriftliches hinterlassen sozusagen. Mhm. Ja, und dann ist so dieses, ach, es ist aber auch müßig, darüber nachzudenken. Also wenn ich jetzt meine Podcast-Folgen ab sofort immer abschließe mit und dann hören wir uns bis der Horst Seehofer, wie heißt das immer? Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder so, bla bla bla. Ja, natürlich darf das jeder machen. Aber das wäre in dem Moment nicht fair, oder wie ist das jetzt? Okay, wäre ja geklaut. Ja, mein Gott, aber das ist ja, also ja, klar ist das inzwischen zu sowas Ähnliches wie einem Markenzeichen geworden, genauso wie ich ja seit inzwischen 270 Podcast-Episoden am Anfang sage, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja. Auch das ist ja, es gibt Leute, also als ich letztes Jahr beim Podstock in der Vorstellungsrunde diesen Satz mal nicht gesagt habe, ging ein Raunen durch die Menge und das Mikrofon wurde nicht weitergereicht, bis ich nicht diesen Satz gesagt habe. Ja klar, kennt man mich auch für diesen Satz, aber das heißt ja nicht, dass das jemand anders nicht auch machen darf. Also ich bin da einigermaßen offen mit. So, wie gesagt, die Frage ist jetzt halt, und das ist dann eben der entscheidende Unterschied, wenn ich mich jetzt hinsetze und mir im Verlauf von mehreren Minuten, oder es gibt ja Leute, die machen das wirklich, die entwickeln so ein Gag richtig, wie kriege ich das so formuliert, dass es jetzt möglichst elegant und auf den Punkt ist, die brauchen da reift so ein Tweet über Tage im Entwürfeordner. Wenn da jemand sich so richtig Arbeit macht, sich sowas auszudenken, und dann wird es einfach ungefragt von jemand anderem kopiert und selber weiterverbreitet, da gibt es schon einige, die da relativ empfindlich drauf reagieren. Das habe ich schon mehrfach gesehen. Ich weiß aber nicht, ob man das so vergleichen kann. Bei dir ist das ja schon eine Art Marke, weißt du? Ja. Markengeschirren geschützt. Also so ein Spruch wie, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wenn ich jetzt plötzlich sagen würde, ich bin Dotti und ihr seid es nicht. Wäre das furchtbar abgeklatscht, aber mal das beiseite geschoben. Es ist ja eine Art Marke, was du da jetzt schon mit diesem Spruch. Naja, aber das ist ja auch nicht von mir. Auch bloß geklaut. Ja, so dass als Chevy Chase irgendwann mehrere Folgen von Saturday Night Live moderiert hat, dann hat er immer angefangen mit I'm Chevy Chase and you are not. Keine Ahnung, wie er es dann tatsächlich betont hat, aber so in dem Stil. So, klar. Naja, gut, dann darfst du dich nicht drüber aufregen, wenn du selber gemobst hast, dass andere Mobs sind, das ist schon klar. Aber wäre das aus deinem eigenen Kopf entstanden und du würdest das anwenden, dann würde ich das schon als eine Art Marke sehen. Naja, aber auch da kann man dann auch wieder argumentieren, ist die Schöpfungshöhe jetzt nicht so wahnsinnig groß. Meine Güte, lass Podcast Deutschland doch sagen, wer alles nicht wer ist. Das ist doch scheißegal. Oh nein, bitte sag jetzt nicht alle zum Schluss, bis der Dings abgetreten ist. Oh, bitte tut das nicht. Warum? Vielleicht bringt es ja mal was. Nein. Nachdem er jetzt 20 Jahre lang immer wieder damit gedroht hat, dass er zurücktritt, dann soll er es doch endlich mal machen. Kommen wir vielleicht zu Frau Schlau. Einem Vogel. Was ist so Frau Schlau? Nämlich, ja, die heißt doch Frau Schlau. Ach so, die heißt Frau Schlau, genau. Ja, die hat auch was geteilt, und zwar ein Video. Genau, weil sie nämlich auch einen Vogel hat, genauso wie unser Bundesinnenminister. Der bis zum nächsten Mal abgetreten ist. Und zwar ein 41-sekündiges Video von einem Ara-Papagei, keine Ahnung, was der Unterschied ist. Nee, das ist kein Ara. Aras sind bunt. Okay, was ist das dann für einer, so ein weißer, hübscher? Keine Ahnung. Gibt es weiße Papageien? Ich weiß es nicht. Jedenfalls so ein komischer Kakadu Vogel. Kakadu vielleicht sein, ist ja auch wurscht. Der bewegt sich zu Klingeltönen vom Handy. Kennt man ja die Einstellung, wo man die verschiedenen Klingeltöne auswählen kann. Und da ist eine Frau und die probiert verschiedene Klingeltöne durch. Und der Vogel tanzt dazu rhythmisch. Und das ist wirklich so gut gemacht. Bei einem Ton, der ein bisschen schneller geht, fängt der so richtig das Zittern an, ganz schnell. Und wo ein Klingelton ist, wo so ein bisschen langsamer und gediegener ist, da schwingt er langsam hin und her. Also wirklich total süß. Der letzte ist großartig. Wo er richtig so in so einen Groove reinkommt. Genau, wie der Bauch so schön. So herrlich. Bum, bum, bum. Ja. Sollte uns auf jeden Fall jeder angucken. Großartiger Tweet. Fantastisch. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, und dann habe ich noch einen Tweet gefunden. Warum kann ich den jetzt nicht anwählen? Da hat aber, es haben, glaube ich, mehrere geteilt. Also das Bild habe ich auch öfters gesehen. Da geht es darum, da sind drei Bilder ineinander in so eine Collage geschnitten. Auf dem linken Bild ist zu sehen die Apollo 11, das Commander-Modul, also wo die Raumfahrer? Ja. Wissen die Raumfahrer? Natürlich. Ja, vorne drin sitzen. Das war 1969, da sieht noch alles sehr griffig aus, also große Schalter, die man umklappen muss und ja, die Sitze auch eher so spartanisch und ungepolstert und ja, richtig einfältig. Und dann kommt ein zweites Bild vom Space Shuttle Atlantis, das von 1985 bis 2011 im Dienst war. Und da sieht alles schon wesentlich moderner aus. Man sieht auch kleine Displays, farbige, in Blautönen gehalten. Die Sitze sind auch schon besser. Ergonomischer angeordnet alles, ne? Ja, und mehr Blinky-Blinky und auch die Sitze sind ein bisschen gepolstert. Also sieht schon alles ziemlich spacey aus. Also das sieht schon sehr gut aus. Und dann kommt ein drittes Bild und zwar von der SpaceX Dragon, die jetzt ja gerade an der ISS angedockt ist. Und da ist wirklich nur noch, hast du das Gefühl, da sind drei große Bildschirme, also drei Tablets nebeneinander an die Wand getackert worden und das ist alles. Mehr ist da nicht. Naja, so ein paar Knöpfe sind da unten drunter schon noch, aber das ist kein Vergleich zu dem. Ja. Gar nichts. Naja. Unglaublich. Hast du das Andocken gesehen von der ISS? Nee. Was ich nicht gemacht habe, ich habe diesen, da gab es dann so einen Andock-Simulator. Okay. Den hat die Deutsche Luft- und Raumfahrtagentur, DLR, die haben das gepostet. Da konntest du dann halt nach den original physikalischen Bedingungen versuchen, deine Dragon-Kapsel an die ISS anzudocken. Und hattest da also zwei Steuerfelder, mit denen du dein Gerät um sämtliche Achsen bewegen und nach vorne steuern konntest oder abbremsen konntest. Und das ist einfach unglaublich schwer, dieses Fadenkreuz in diesen Anflugvektor zu bringen und genau auf den Punkt zu halten, wo es dann nachher hin muss. Also ich habe nach 10 Minuten sehr, sehr frustriert aufgegeben. Also ich wäre elendig verhungert beim Anflug auf die ISS. Okay. Im echten Leben. Vielleicht finde ich das nochmal, dann verlinke ich das, denn das war tatsächlich sehr spannend. Ja, und ja. Komplett nicht erklärt, was welches Steuermodul jetzt macht, was für eine Bewegung. Das muss, und dann vor allen Dingen klickst du da drauf und dann tut sich nichts, dann klickst du noch zweimal, dann bewegt sich das viel zu schnell, dann kriegst du es nicht gebremst und ach, es ist alles. Also ich war dann irgendwann, habe ich fast auf dem Kopf gestanden und war völlig falsch. Und das bekam ich nicht wieder gelöst. Ich habe es dann nochmal neu gestartet. Und das hat aber auch nicht funktioniert. Also, aus irgendeinem Grund müssen die ja jahrelang ausgebildet werden. So ist es, genau. Ja, ich habe das auf YouTube angeguckt, live und in Farbe, als die da angedockt sind. Das ging ja auch eine ganze Zeit lang. Und als sie dann die Tür geöffnet haben und sie hatten ja alles so vorbereitet, dass es wirklich von allen Seiten fotografieren und filmen konnten und dass da auch jeder, der dafür bezahlt hat für die Aufnahmen, natürlich auch das beste Bild gekriegt hat. Und dann war ganz witzig, dann sind die beiden Astronauten, es sind also raus aus dem Dragon und sind rüber zu denen in der ISS. Und der erste hat es richtig gemacht, hat den Kopf eingezogen und ist durch die Luke durch. Und der zweite in seinem überschwänglichen Eifer ist eben hat nicht den Kopf eingezogen und ist voll mit dem Kopf gegen den Durchlass geprallt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann haben sie es erstmal, hat er es versucht zu vertuschen, aber es muss wohl dann irgendwie doch geblutet haben, muss wohl aufgeplatzt sein. Oh nein. Und dann hat er die ganze Zeit dran rumgewischt und hat versucht, es wegzuwischen. Und seine Kameraden haben es erstmal gar nicht gesehen und irgendwann ist es dann aufgefallen und sie wollten sich ja auch schon alle positionieren, um eben dann die Ansprache zu halten, was das für ein großer Tag für Amerika ist und so. Und dann hat dann der Commander von der ISS hat das dann gesehen, dass da was nicht stimmt und hat ihm dann ein Tuch gegeben, damit er sich da abwischen kann. Ja. Und das war ein kleiner Unfall. Aber das soll dann wahrscheinlich auch der einzige gewesen sein. Ich habe mein neues Auto demnächst auch angefahren und habe gesagt, gut, die nächsten 10 Jahre passiert nichts mehr. Was war da los? Ich war zu dämlich. Ich habe hab mein Auto beladen und hatte die Seitentür offen und mache die Seitentür zu und steige ein und fahre mit meinem Auto in die Garage rein. Die ist sehr klein, das ist so eine Garage aus den 60er Jahren. Und habe vergessen, hinten die Klappe zuzumachen. Oh nein. Und dann macht es einen Rums und dann hat es die Klappe zugehauen. Oh nein. den hinteren Heckwischer hat es dann natürlich runtergerissen. Ja. Aber das passiert mir A, nur einmal und B, ist es ja jetzt wirklich in den nächsten 10 Jahren der letzte Schaden, den ich mit diesem Auto haben werde. Weil du dir gleich ein neues gekauft hast. Na, ja, natürlich. Aschenbecher ist voll und ich kaufe mir ein neues Auto. Nee, aber irgendwas muss ja ein Auto immer haben und wenn es irgendwas, irgendein Kratzer und dann passiert nichts mehr. Naja. Der Glückskratzer. Natürlich. Okay, gut, das müsste es alles gewesen sein, oder? Wir haben noch Kommentare gekriegt. Genau, einen Kommentar von einem Hörer, der uns mich auf Twitter angeschrieben hat. Er hat mir nämlich erzählt, dass er jetzt alle unsere Podcasts nachhört, also auf jeden Fall mal die von der Hörmupfel, also meinen, und das Nord-Süd-Gefälle, und zwar von Anfang bis zum Ende. Und da hat er einiges zu tun. Das ist ambitioniert und ich will nicht sagen, ich unterstütze das. Denn also insbesondere das, was ich in meinem eigenen Podcast erzähle, das finde ich immer, also jetzt zum Teil schon nach 10 Tagen sehr, sehr bedeutungslos. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, warte mal ins Archiv. Die Gesamtdauer aller Episoden beträgt 79 Stunden, 6 Minuten und 27 Sekunden beim Nord-Süd-Gefälle. No. Das kriegt man noch einigermaßen hin. Also meine Podcast-Bugwelle, die ich im Augenblick im Catcher habe, liegt irgendwie bei 90 Stunden. Das ist also noch okay. So, jetzt kommen wir aber mal zu meinem Podcast. Das sind 122 Stunden, 57 Minuten, 49 Sekunden. Bei wie vielen Episoden? Bei 270 gerade. Okay, dann kannst du bei mir nochmal 10% drauf tun, dann weißt du es. Oh ja, nicht schlecht. Nee, sogar mehr, 30% mehr drauf. Ja, also, hat er einiges zu tun. Also bis er diesen Gruß hier von uns hört, dauert es noch eine Weile. Das ist ja immer das Spannende. Ich frage mich ja immer, wie Leute das dann machen. Also ich käme nie auf die Idee, ehrlich gesagt, wenn ich einen neuen Podcast entdeckt habe, wenn das jetzt nicht so ist, dass alle Folgen aufeinander aufbauen, ne, dann würde ich persönlich das nicht machen, sondern ich steige dann irgendwann ein und höre vielleicht die letzten 4 oder so, dass ich so ein bisschen im Flow bin. Aber die Frage ist ja dann, wenn du jetzt auf die Idee kommst, einen Podcast von Anfang an bis zum Ende durchzuhören, hörst du die dann auch wirklich der Reihe nach oder sagst du nicht vielleicht, ich fange zwar bei 0 an, aber die Zeit ich höre die aktuelle Episode und die Zeit bis zur nächsten, die überbrücke ich mit alten Folgen. Weißt du, wie ich meine? Ja, also er hat jetzt noch geschrieben von vorne, also ich habe ihn das auch gefragt, dann hat er geschrieben von vorne an, ich empfinde deinen und Jörns Podcast wie eine Serie. Serien mittendrin zu beginnen ist doof. Mhm. Also wird er wahrscheinlich von Anfang an, um einfach die Entwicklung mitzubekommen, wie wir uns oder wie der Podcast sich entwickelt hat. Spannend. Ja, finde ich auch interessant. Es ist auch vor allem spannend, wenn er dann einen Kommentar abgibt zur Folge 59 von mir. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich in 59 gesagt habe. Ich habe mir dann meine runtergeladen und habe da mal reingehorcht, weil ich ja dann nicht antworten konnte, weil ich nicht mehr wusste, was das war. Das ist natürlich problematisch, das stimmt. Das ist nicht schlecht. Und er scheint wohl, was hat er geschrieben? In meinem Garten in Leutkirch. Achso, der ist jetzt gewissermaßen ein Nachbar. Ein schwäbisch-allgäuerischer Nachbar, genau. Ja, und dann hat jemand unsere Diskussionen beim letzten Mal zu den iTunes-Bewertungen ganz genau verfolgt und wollte wohl mal testen, ob ich es jetzt schaffe, die iTunes-Rezensionen zu finden. Und ich habe sie gefunden. Grüße an Schattenredakteur Andi an der Stelle. Also ich möchte nicht sagen abgekartetes Spiel. Aber ja, er ist ja sehr um Content bemüht hier bei uns. Das finde ich ja gut. Ja, und er hat uns ja heute die Episode gerettet, weil wir haben nicht viel dazu beigetragen. Nee, eben, wir mussten es nur noch auswerten, nur noch verwandeln. Genau. Ja, und da hat er eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen und hat geschrieben, 2 sympathische Menschen unterhalten sich über das Weltgeschehen, Dotti aus dem Süden und Jörn aus dem Norden unterhalten sich über aktuelle Themen. Hierbei fehlt es nicht an der passenden Menge Humor, die beiden spielen sich die Themen gegenseitig zu und nehmen sich dabei nicht zu ernst. Ich und dich ernst nehmen. Auch gehen sie auf Themen ein, die Hörerinnen ihnen via Twitter haben zukommen lassen und stellen skurrile und auch praktische Automaten vor, die durch dieselbe Quelle erhalten haben, die sie durch dieselbe Quelle erhalten haben. Ich höre den beiden sehr gerne zu. Zum Beispiel auf der Arbeit zu. Danke Dotti und danke Jörn für viele Stunden, Tage gute Unterhaltung. Ja. Und 5 Sterne. Danke dafür. Herzlichen Dank, ja. Es war schön. Und ich habe es gefunden. Das ist ja eigentlich das, weswegen wir hier sind. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und wenn der sich zumindest auf dich erstreckt, dann haben wir ja schon gewonnen. Ja, genau. Und wenn ich dafür meinen Führerschein behalte, weil ich nicht durch solche X-Straßen fahre, ist das auch ganz gut. Ich werde jetzt immer an dich denken, wenn ich Verkehrsregeln missachte. Gut. Übrigens, wenn diese Folge erscheint am 15. um 12, dann gilt eine neue Regel aus Dänemark. Dann dürfen nämlich Schleswig-Holsteiner die Grenze zu Dänemark ohne irgendwelche Einschränkungen, also genauso wie vor der Krise, überqueren. Das macht diese besondere einmalige Verbindung der beiden Grenzregionen auf deutscher und dänischer Seite verfügbar. Das hat gerade das dänische Justizministerium bekannt gegeben. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 2 Stunden her. Und ich dachte, es wäre das Wort zum Sonntag. Du bist plötzlich so ernst geworden. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Du, das ist tatsächlich für ganz viele Leute ist das eine sehr, sehr großartige Nachricht. Also ich habe im Freundeskreis tatsächlich Menschen, die Verwandtschaft in Dänemark haben. Mhm. Und es gab eben auch hier Geschichten, wo Liebespaare auf unterschiedlichen Seiten der Grenze gewohnt haben und die durften sich nicht sehen, weil die Grenzen zu waren. Die haben sich dann einmal der Woche am Schlagbaum getroffen und sich aus 3 Metern Abstand gegenseitig ein bisschen was zugerufen, was bei ihnen so los ist. Natürlich konnten sie telefonieren, aber sie durften sich halt nicht treffen. Ja, ja, schon klar. Das können wir hier von der österreichischen Grenze auch, was die Medien halt so verbreitet haben. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich so in meinen Freundes- und Bekanntenkreis mich umhorche, da war jetzt nicht irgendwie etwas zu hören, dass es jetzt schwierig ist, dass sie nicht mehr nach Österreich zum Einkaufen rüber können oder so. Naja, es geht ja nicht immer nur um Einkaufen, ne? Also auch Leute aus dem Grenzgebiet auf beiden Seiten, die arbeiten dann jenseits der Grenze, arbeiten, die mussten ihren Arbeitsvertrag dabei haben. Ja, ja, klar, aber es dauert ja alles. Ja, ja. Warenverkehr war dann auch noch erlaubt, aber halt alles andere eben nicht. Und das geht jetzt dann wieder. Das ist, ich glaube, es gab sogar eine Band, deren Mitglieder auf beide Seiten der Grenze verteilt waren. Die haben sich dann irgendwo an einem Zaun getroffen und haben dann so geprobt miteinander. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht, was da genau passiert ist, aber das sind alles Sachen, die halt einfach in der Lebensrealität der Leute, die so nah an der Grenze wohnen, ist das halt vollkommen normal, mal eben rüberzufahren. Allein schon, weil du vielleicht meinst, irgendwie beim dänischen Bäcker ist der Kuchen leckerer, weil die halt mehr Zucker, mehr Marzipan, mehr Gedöns verwenden, dann fährst du halt mal schnell rüber, ist doch kein Problem. Ja gut, aber das sind Luxusprobleme. Natürlich, ja, klar. Wir haben hier zum Beispiel die österreichische Enklave Kleinwalsertal, die werden nur beliefert über Deutschland, die können gar nicht über Österreich irgendwelche Ware beziehen. Das heißt, da musste sowieso alles über Deutschland laufen. Ja gut, und die waren richtig eingesperrt. Warenverkehr war ja an keiner Stelle eingeschränkt. Also wenn ja, da gibt es ja ein Geschäft mal, wahrscheinlich. Ja, ne? Aber weil du vorhin gesagt hast, naja, einkaufen ist nicht das kleinste Problem. Das musste erstmal funktionieren, dass die ihre Ware bekommen haben oder Lieferungen oder Post bekommen haben. Das geht ja auch alles, die Post geht ja auch alles drüber. Und also, dass das alles so super geklappt hat und funktioniert hat, das finde ich schon beachtenswert. Das sind aber dann ja auch Stellen, wo eine Sonderregelung möglicherweise denkbar wäre. So eine Enklave, die gibt's halt hier oben nicht. Deswegen haben wir so eine Regelung nicht notwendig. Aber das wäre ja zumindest denkbar, dass man da irgendwie einen Korridor schafft, was weiß ich wie. Also das ist ja auch, wer hat denn das erzählt? Irgendjemand war in Schweden in einem Haus, das sie sich da gekauft haben. Und die konnten dann an der Grenze zu Dänemark auch passieren, weil sie eben nachweisen konnten, wo sie hinfahren. Und denen wurde dann also sehr eindeutig gesagt, sie müssen also in einem Rutsch durchfahren, dürfen nicht anhalten und aussteigen unterwegs, bis sie die schwedische Grenze überquert haben. Okay. Und das gilt eben auch für den Rückweg. Italien und Deutschland hatten sie das ja auch irgendwie anberaumt, dass man dann in Österreich nicht anhalten darf und irgendwie so. Ja. Jetzt war noch mal irgendwas, wo ich jetzt gerade dich nicht unterbrechen wollte. Was waren da noch? Ach so, war das nicht eigentlich bei euch oben, also nicht bei euch oben, sondern weiter runter, Brandenburg und Bei euch oben in Brandenburg. Das Nein, sind ich sage vier nicht Stunden bei euch, Fahrt. Euch, nicht bei euch, euch oben, aber halt im Norden. Ja, na klar. Wir machen ja hier das Nord- und Südgefälle. Ja. Also bei euch im Norden oben war doch so, dass man irgendwie nicht von Brandenburg nach irgendwo rüberfahren durfte. Und das war jetzt zum Beispiel bei uns unten zwischen Bayern und Baden-Württemberg nicht so. Wir durften ja rüberfahren. Das weiß ich jetzt gar nicht so. Also es war das habe ich nicht ganz genau verfolgt. Was bei uns war in Schleswig-Holstein, war ja auch irgendwann die Grenze mal dicht für Leute von außerhalb. Also da durfte halt der Mensch aus Hamburg, der jetzt nicht gerade seinen Arbeitsplatz in Schleswig-Holstein hat, der durfte halt nicht um, was weiß ich, in Glückstadt an der Elbe spazieren zu gehen, das durfte er nicht machen. Mhm. So, das gab es durchaus auch. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass Brandenburg da eine ganz ähnliche Geschichte gefahren hat, wo dann die Leute, die aus Berlin flüchten wollten in ihre Zweitwohnsitze, dass die vielleicht dann auch nicht rauskamen. Mhm, okay. Also bei uns war es schon so, man konnte nach Baden-Württemberg rüberfahren, aber es war ja bei uns so, dass wir in Bayern nicht in die Baumärkte durften und in Baden-Württemberg waren die Baumärkte geöffnet. Mhm. Und da hat man anscheinend kontrolliert, dass keine bayerischen Autos beim Baumarkt vor der Tür stehen und dort einkaufen gehen. Also das wurde halt unterbunden, dass da kein Baumarkttourismus entsteht und die Leute da alle rüberfahren. Das war ja auch Pflanzzeit, man hat seine Erde geholt, man hat Pflanzen geholt. Ach Gott. Und das wurde halt unterbunden, damit das nicht ist. Aber ich bin trotzdem nach Baden-Württemberg rübergefahren ins Lebensmittelgeschäft, weil das nämlich näher liegt, als wenn ich jetzt in die andere Richtung fahren würde, nach Bayern. Mhm. Und deswegen, da hatte ich jetzt keine Sorge, dass ich da irgendwie kontrolliert werde, weil Lebensmittel durfte man ja sowieso kaufen und wie gesagt, das liegt näher, als wenn ich in Bayern eingekauft hätte. Ja, gut. Naja, es wird ja alles besser. Es wird ja jetzt peu à peu besser. In der Tat. Dann würde ich jetzt vorschlagen, beschließen wir diese Folge noch mit einem letzten Glückwunsch an dich. Wir haben hiermit die längste Episode in der Geschichte des Nord-Süd-Gefälles aufgezeichnet, sind jetzt bei eben über 2 Stunden. Das haben wir in der Form so auch noch nicht gehabt, aber andererseits hatten wir halt auch unser erstes Thema. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Da haben wir uns eine Dreiviertelstunde, ach, Zeitung lesen, ja klar, haben wir alleine schon eine Dreiviertelstunde mit zugebracht in der Diskussion. Also das hat sich gelohnt dieses Mal. Du musst schneiden, ich muss nicht schneiden. Ja, schneiden ist mein Beruf seit 20 Jahren, das dauert nicht lange. Du musst mit 2 Stunden auch hinkommen. Ja, also das wird vielleicht sogar heute Abend noch fertig. Aber bis ihr das hört, vergeht dann noch ein wenig Zeit, denn wir veröffentlichen ja immer am 15. um 12 Uhr mittags. Und das auch nächsten Monat wieder. Bis dahin. Tschüss. Servus.